3, 2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Flo von DK. Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Heute zu einem leidigen Thema, dem wir uns ja in den letzten Monaten schon manchmal angenähert haben. Das Thema Repression im weitesten Sinne, dann aber doch auch wieder sehr im Speziellen. Ja, wir haben die Folge genannt Repression, eine brutale Seite des Staates wird sichtbarer. Können wir ja nochmal drauf eingehen, ob es wirklich so ist oder ob es nicht vorher schon sichtbar war. Es ist ja so, dass in den letzten Jahren der bürgerliche Staat immer rabiater mit seinem Gegner umgeht. Das ist spürbar. Und der Hauptfeind steht dabei eigentlich wie immer in der Geschichte links. Jetzt in den letzten Monaten hat sich das unseres Erachtens nochmal verschärft. Selbst basale bürgerliche Rechte wie die Meinungsfreiheit werden in der jüngsten Vergangenheit immer autoritärer angegriffen. Und ja, auch konkret mit Polizeigewalt durchgesetzt. Wir haben ja zu Beginn des Einmarsches der Russischen Föderation in die Ukraine schon öfter mal über die mediale Begleitung und die eigentlich beispiellose Propaganda der Konzernmedien, aber auch der Öffentlich-Rechtlichen berichtet. Und ich finde jetzt bei Gaza, das hätte ich eigentlich nicht erwartet, dass das noch steigerbar ist, wird das Ganze eigentlich nochmal übertroffen. Ja, eigentlich werden ja schon die leisesten Abweichungen vom Mainstream mit den Vorwürfen belegt, man sei irgendwie ein Putin-Versteher oder ein Hamas-Sympathisant. Und seit Israel den Genozid gegen die palästinensische Bevölkerung durchführt, wurde nochmal sehr deutlich an der Repressionsschraube gedreht. Die Liste der Repressionen und Schikanen in den letzten Monaten ist wirklich so lang, dass es ein bisschen schwer war, bei der Vorbereitung da eine Auswahl zu treffen. Aber es lässt sich eine generelle Linie zeichnen. Bevor ich aber gleich ein paar Beispiele nenne, würde ich erstmal unsere Gäste heute begrüßen. Ich begrüße einmal Simen Chaladré. Hallo Simen. Hallo. Genau. Simen absolviert gerade ihren Master oder ist sie fertig? Ich weiß es nicht. Ja, das ist die ewige Frage. Okay. Oh mein Gott, sie absolviert noch ihren Master gerade. Okay. In Schwangerschaft ist sie fertig. Ich wollte keine Wunden aufreißen. Als Politik in Politikwissenschaften an der Freien Universität Berlin. Sie arbeitet aber auch an der Humboldt-Universität in Berlin im Lehrbereich Theorie und Politik, in der politischen Bildungsarbeit und ist vor allem, aber nicht nur, antirassistisch organisiert und hat auch eine gewisse Präsenz auf Social Media erreicht, die sie gezielt für marxistische Agitation nutzt, also verbindet das miteinander, würde ich sagen, und schreibt unter anderem für die Analyse und Kritik. Genau. Das ist auch eigentlich Anlass gewesen, sie einzuladen, weil ich über einen Artikel nochmal auf sie aufmerksam geworden bin. Ja, und vielleicht auch zu erwähnen, es ist jetzt dieser Tage ein Kinofilm rausgekommen, in dem sie und aber auch andere Genossinnen porträtiert werden, einmal politisch, aber auch sehr persönlich. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Der Film heißt Niemals allein, immer zusammen. Und genau, ich werde mir noch angucken. Wer kann das schon von sich behaupten, ne? Im Kino zu sein, hatten wir auch noch nicht in der Kommunistenkneipe. Willkommen, Simen. Danke, hallo. Dann begrüße ich Luca Schäfer. Luca ist Mitglied der SDRJ, also der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend, und der DKP, der Deutschen Kommunistischen Partei, aber auch der Gewerkschaft GEW. Er macht seine Ausbildung zum Haupt- und Realschullehrkraft und sollte eigentlich im November 2023 sein Referendariat antreten, doch dann schied sich die Staatsanwaltschaft in Hessen, ihn anzuklagen. Der Vorwurf lautete dabei, er habe bei einer 1. Mai-Demonstration die Polizei angegriffen. Ja, und Luca macht mit seinem Fall eigentlich auf etwas aufmerksam, was nicht nur ihn betrifft, also die Wiederaufnahme einer bedeutenden deutschen Tradition, Berufsverbote für Kommunisten. Die haben ja insbesondere in den 70er Jahren tausende Genossinnen betroffen und wir werden darauf noch näher eingehen. Hallo Luca. Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung und tatsächlich wollte ich mir eigentlich heute Abend den Film über Simen unter anderem anschauen, aber ich habe jetzt ja eine bessere Beschäftigung. Danke, dass ich da sein darf. Jetzt triffst du sie persönlich, genau. Okay, zumindest hier über Zoom. Ja, ich habe es eben schon angedeutet, dass es dieser Tage nicht so ganz leicht ist, bei der Anzahl von repressiven Maßnahmen des Staates hinterherzukommen. Also ich lese jetzt momentan wirklich beinahe wöchentlich, manchmal auch täglich irgendwelche neuen Dinge. Naja, einmal haben wir ja den gewaltsamen Abbruch des Palästina-Kongresses in Berlin dieses Jahr erlebt, bei dem sich Aktivisten einfach nur friedlich austauschen wollten, der doch jedoch von der Polizei gestoppt wurde und verboten wurde. Und wir hatten ja im Vorfeld auch darüber berichtet, gegen die massiven Repressionen und das mediale Feuer, was gegen den Kongress organisiert wurde. Der Gipfel war dann wahrscheinlich, das ist den meisten bekannt, das Einreiseverbot für mehrere Aktivistinnen. Yanis Varoufakis war dabei nur der Prominenteste, aber es gab ja auch noch andere, denen es so ergangen ist. Das finde ich schon bemerkenswert, weil Varoufakis ist ja jetzt nicht als revolutionärer Marxist bekannt, aber selbst die Meinung eines ehemaligen Ministers scheint dann irgendwie schon zu viel zu sein. Er konnte sich ja nicht mal per Video zuschalten und die anderen auch nicht. Also das ist schon, würde ich schon sagen, ein neues Ausmaß. Und da werden ja auch mal ein paar Testballons gestartet. Weiteres Beispiel wäre zum Beispiel die Kündigung der kämpferischen Betriebsräten Ariane Müller in Bremen. Das war eine Genossin, und ich sage gleich, warum ich sie erwähne, die in der Krankenhausbewegung aktiv war. Sie wurde entlassen, weil sie privat eine Demo für Daniela Klette, also das ist ein jüngst verhaftetes RAF-Mitglied, ehemaliges RAF-Mitglied, organisiert hatte. Mir geht es jetzt gar nicht so sehr um das RAF-Thema an sich, sondern um die Tatsache, dass diese, naja, im weitesten Sinne private Aktivität, eine Demo anzumelden, schon zu einer Entlassung führte. Und eigentlich haben wir Ariane auch in diese Sendung eingeladen. Und ich sage nur mal so viel, dass sie heute nicht hier ist, hat auch was mit Repression zu tun. An der Stelle auch herzliche Grüße an sie. Genau. Ja, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, fällt einem ja so ein bisschen so ein Missverhältnis auf. Einmal ist es ja leider schon eine Tatsache, dass die kommunistische Bewegung und die linke Bewegung in Deutschland doch relativ schwach ist. Und gleichzeitig beobachten wir eine sehr starke Verschärfung von repressiven Maßnahmen in den letzten Monaten, aber auch in den letzten Jahren. Wie erklärt ihr euch das eigentlich in dieser ganzen Gemengelage? Warum geht der Staat jetzt wieder so hart vor, insbesondere gegen Linke? Ich weiß nicht, Simon, möchtest du anfangen? Ich kann gern anfangen. Ich glaube, man muss da mehr einen Fokus aufs größere Bild auch gerade zu Anfang setzen. Also ich glaube schon, dass wir aktuell in sowas wie einer Reorganisation eigentlich im Sinne von einer Hegemoniekrise sind, wo so, ja, staatliche Repression und die Stärkung von so staatlichen Mitteln einfach besonders prominent ist, weil da, wo sozusagen Konsens nicht mehr geteilt werden kann, ausgeteilt wird einfach. Und Deutschland befindet sich auch wie andere Länder eben in einer Wirtschaftskrise, ne? Das neoliberale Projekt und der Niedriglohnsektor sind ideologisch eigentlich lange schon nicht mehr tragfähig. Und ja, wir erleben einen massiven Ausbau von Polizei und Militär und das eben auch nicht zuletzt durch die 100 Milliarden Euro Aufrüstung. So. Das heißt aber auch, dass wir es eigentlich mit einer Konjunktur zu tun haben, würde ich sagen, die jetzt eben nicht direkt am 7. Oktober angefangen hat, sondern hier drin eigentlich viel eher kulminiert und sich so potenziert, ne? Also die Aufrüstung, das war ja 2022 tatsächlich. Und derzeit ist, glaube ich, zu beachten, dass ja vor allem unter dem Stichwort auch importierter Antisemitismus sowas wie eine ja moralische Panik eigentlich entfesselt wird, die so den Ausbau und die Abschottung der Polizei weiter vorantreiben sollen. Also Jugendliche in Neukölln werden aktuell, wenn sie mit palästinensischen Fahnen auf der Sonnenallee protestieren, irgendwie von den Medien als Barbaren gebrandmarkt und als so innerer Feind dargestellt. Und auch diese Form von eigentlich moralischen Paniken haben uns schon das ganze letzte Jahr über begleitet. Also wir haben das schon an der sogenannten Silvesterdebatte gesehen, wo so migrantische Jugendliche als besonders gewaltbereit verhandelt wurden, mit so der Schlussfolgerung, dass Migration stärker eingedämmt werden sollte. Wir haben das aber auch schon letzten Sommer mit der Freibad-Debatte gesehen, wo es auch um das erhöhte Aggressionspotenzial von jungen Männern mit Migrationshintergrund in Schwimmbädern ging. Und da schließt sich jetzt eigentlich ziemlich konkret auch diese Debatte um den importierten Antisemitismus an und bildet eher jetzt so einen, ja, Höhepunkt, Schlusspunkt von so einer langjährigen rassistischen Hetze. Ähnlich dem, was Stuart Hall damals mit seinen Kollegen in Policing the Crisis analysiert hat. Und das hat eben jetzt auch gegipfelt, ne? In diesem auch irgendwie Titelbild von Olaf Scholz, wir müssen endlich im großen Stil abschieben, etc. pp. Und ja, ich glaube, wir sehen sehr gut eigentlich, dass in Zeiten der Wirtschaftskrise auch die Äußerungen der Ampel voll viel auf so einer fabrizierten Bedrohung basieren, die eigentlich so eine proaktive Überwachung und Kontrolle von Menschen und auch ganzen Nachbarschaften tatsächlich legitimieren soll und eben Abschottung fördern soll. Und da wird eben ganz klassisch eigentlich so eine rassistische Agitation genutzt für eine eigentlich drunterliegende politische Umstrukturierung, um eigentlich in der Krise, ja, um die Krise eigentlich durch stärkere Repressionsmechanismen auch zu überwinden. Und darauf haben eigentlich schon so antikoloniale Denker schon sehr lang hingewiesen, dass sozusagen Autoritarismus und liberale bürgerliche Demokratien sozusagen zwei Seiten einer Medaille sind und Aufrüstung ins Äußere auch immer wieder zurück ins Innere, also als so imperialer Boomerang eigentlich zurückschießen. Und genau auf diesen Nährboden trifft jetzt eigentlich in einer sehr krisenhaften Konjunktur der 7. Oktober, wo sozusagen so ein materielles Interesse am Krisenumbau durch Aufrüstung auch auf so ein ja krass geostrategisches Interesse einfach trifft, das sich darin eben begründet, dass sozusagen auch die Existenz ja der nationalstaatlichen Grenzen Deutschlands größer gesprochen natürlich auch an die israelische Politik ganz stark gekoppelt sind. Und daher ist es sozusagen auch gar nicht so verwunderlich, dass sozusagen so eine uneingeschränkte Solidarität jetzt auch für Abschiebungen instrumentalisiert wird, ne? Weil es auch eine ideologische Überschneidung sozusagen gibt in der Existenzrechtfertigung dieser beiden Staaten, die sich dann eben auch materiell darin niederschlägt, dass Deutschland mit zum größten Waffenexporteur nach Israel gehört. Und wir sehen hier eigentlich so sehr ähnliche Rechtfertigungsmuster meiner Meinung nach, wie sie auch nach 9-11 so vonstatten ging. Also wirklich eine Reaktion, die so Millionen von Menschen getötet hat und eine ganze Region weiter destabilisiert, wo auch selbst ein Jahrzehnt später noch Menschen diffamiert wurden, die aufgezeigt haben, dass es sozusagen bei der US-Invasion nicht um Frauenrechte oder Demokratie ging, sondern um geopolitische Interessen. Und auch da wurden viele Gegner der Invasion eigentlich des Islamismus und so der Verschwörungsideologie irgendwie bezichtigt. Und ich glaube, dass eigentlich Krasse jetzt an dieser Konjunktur, und das hast du eben gerade auch schon aufgemacht, ist, dass eigentlich nicht mehr sozusagen das liberale Recht in seiner Umsetzung Akteur der Unterdrückung ist, also in der Art und Weise, wie kriminalisiert und wie Schutz versprochen wird innerhalb des Nationalstaates, wie die Polizei das als Arm ausführt, also all das, was wir eigentlich nach BLM 2020 noch mehr in den Fokus der Kritik gestellt haben, dass es die Rechtsprechung ist, die unterdrückerisch ist, etc. Das hat sich jetzt eigentlich tatsächlich geändert und es geht viel mehr eigentlich um eine Herrschaft ohne Recht in den meisten von dir aufgezählten Fällen, ne? Und einer eigentlich weitreichenden so Autonomisierung der Polizei ohne rechtliche Grundlagen und nur durch pure Zwangsanwendung, weil sie eben das staatliche Gewaltmonopol haben. Und deswegen, ja, ist es leider auch keine Reaktion darauf, dass wir irgendwie besonders stark sein als Linke und deswegen jetzt zerschlagen werden müssen, leider. Wir sind leider sehr irrelevant dann doch oftmals, sondern es ist eben Ausdruck dieser Konjunktur, in die das gerade fällt. Und wer sich auch diese Konjunkturen wirklich mehr angeguckt hat, ist zum Beispiel Joshua Clover in seinem Buch Riot Strike Rights, kann ich sehr empfehlen an dieser Stelle. Und ich würde schon sagen, dass man jetzt eigentlich in den westlichen Metropolen eben auch ganz gut sieht, in wirklich der Beste des Imperialismus, dass es eben nicht einfach nur Angriffe auf Gewerkschaften sind ausschließlich, ne? Also wir hatten auch krasse rechtsangreifende Sachen aufs Streikrecht, absurde Hetze gegen die Streiks im letzten Jahr etc., sondern es handelt sich eben auch ganz dominant jetzt eigentlich um Gesetzgebungen, die so Überschussregulierungen eigentlich viel mehr anvisieren, ne? Deswegen auch so ein ewiger Fokus auf so Neukölln als rassistische Chiffre in den Medien. Das ist gar nicht so zufällig, sondern dieser Kiez ist eine Hochburg des Überschusses, also dieser Gesellschaftsschicht, die natürlich seit dem 7. Oktober, aber eben auch schon davor, dezidiert öfter für Riot-ähnliche Zustände abends gesorgt hat. Und deswegen sind auch das eben sozusagen keine unpolitischen Aufruhre, die wir jetzt sehen, sondern eben auch ja Gradmesser dafür, wo wir uns eigentlich historisch gerade befinden und wie sich so auch der Ausdruck des Imperialismus im Innern eigentlich wiederfindet. Und ich glaube, auch das müssen wir als Teil des Klassenkampfes sozusagen verstehen. Und dann vielleicht noch ein letzter Punkt, um nicht zu groß auszuholen, aber ich glaube, was man jetzt nicht machen darf, und das ist so das, was ich so ein bisschen beobachte, aber korrigiert mich da sonst auch gerne, ist auch nicht in so eine linke Hysterie zu verfallen, ne? Wo wir jetzt sagen, oh mein Gott, wir leben jetzt im Faschismus und Polizeistaat Deutschland und weil das, glaube ich, definitorisch ein bisschen schwieriger ist. Weil wenn wir jetzt im Faschismus wären, müssten wir nämlich tatsächlich nur in clandestine Organisationsformate übergehen. Das hätte weitreichende politstrategische Konsequenzen. Aber ich glaube, wir müssen gerade noch voll viel auf Massenmobilisierung gehen und können uns das auch noch leisten, auch wenn natürlich auch Exempel irgendwie statuiert werden, Kündigungen vollzogen werden, um uns alle eigentlich in so eine mentale Geiselnahme und auch Angst irgendwie zu versetzen. Und dennoch hat natürlich der Rechtsruck, don't get me wrong, eine krasse Realität und das eben auch in ganz Europa. Aber jetzt eben anstatt, glaube ich, nur so Faschismus innerhalb der nationalstaatlichen Grenzen zu verhandeln als irgendwie Reaktion auf eine starke Arbeiterinnenorganisierung und die Zerschlagung dessen, was ja eben gerade nicht der Fall ist, müssen wir, glaube ich, wirklich bei den jetzigen Verhältnissen viel globaler denken eigentlich. Und das sehen wir auch mit den kommenden Migrationsbewegungen durch Klimakrise etc., wie viel eher ein ganzes Europa so als Rahmen dient, den wir analysieren sollten, weil Europa sich gerade mit als Ganzes versucht, autoritär abzuriegeln und aufrechtzuerhalten und da eben zum autoritären Ausbau greift. Also die Tendenzen sehen wir ja nicht nur in Deutschland sozusagen gerade, ne? Und geopolitisch hat das natürlich krasse Konsequenzen, weil wir jetzt ja einfach voll viel auch so ideologische Vorbereitungen merken für weitere Militarisierung mit dieser fucking Wehrpflichtdebatte, die wieder aufkommt, dass so nötiges, notwendiges Personal für die Bundeswehr neu agitiert werden soll letztendlich. Aber auch, dass das so ein bisschen ja überschattet, dass wirklich noch vor einigen Jahren Bundeswehreinsätze schwierig zu rechtfertigen sind und wir jetzt irgendwie in so wenigen Jahren in eine Zeit reingeschlittert wurden, wo Deutschland in 0, nichts mehr Schiffe ins Rote Meer geschickt hat. Und auch das ist irgendwie Ausdruck von einer Normalisierung, die notwendig sein wird, um in Zukunft mehr außenpolitisch-militärische Mittel einzusetzen. So, ja, soweit vielleicht erstmal. Mhm. Luca, möchtest du direkt ergänzen oder vielleicht noch neue Aspekte einbringen? Ja, super gerne. Also erstmal, ich teile unfassbar viel und kann, glaube ich, am Ende von dir, Semin, perfekt ansetzen. Ich will es erstmal ein bisschen flapsig machen. Ich glaube, sie machen es auch, weil sie es können gerade. Also wir müssen schon oder wir dürfen nicht sozusagen den Zustand unserer gesamtlinken Bewegung verkennen. Sie tun es, weil die Gegenwehr noch zu gering ist. Sie tun es, um es zu testen. Sie tun es, um uns zu beschäftigen. Sie tun es, um uns notwendige Gelder zu streichen. Ich kann nur von meinem Fall berichten, Anwalts- und Gerichtskosten gehen in die 10.000. Auch das ist eine Ebene von Repression, die wir nicht ganz, die sozusagen sehr individualisiert, aber die wir nicht ganz vernachlässigen sollten. Alles Geld, alles Zeit, die wir eigentlich sozusagen in kommunistische, marxistische Organisierung hätten verwenden können, die dort definitiv besser aufgehoben wäre. Ich will vielleicht mal andersrum anfangen. Ist es eine neue Qualität oder ist es etwas, was jetzt wieder hochkommt? Ja. Ist es historisch gänzlich neu? Nein. Ich bin von Haus aus Historiker. Wolfgang Wippermann, Historiker aus Berlin, hat mal ein Buch geschrieben, Die heilige Hetzjagd, der eigentlich nachweist sozusagen, Kommunisten hat im Prinzip, aber auch gegen Demokraten in der Urzeit mal, gegen Liberale, gegen alles, was sozusagen dem Narrativ der Bourgeoisie widerspricht, bekommt im Zweifel Repressionen ab. Ja, angefangen von den Kölner Kommunistenprozessen, die ja Marx und Engels noch im Wortlaut kommentieren konnten, bis sozusagen heute. Ich glaube, wir müssen uns aber angucken, warum passiert es gerade jetzt, warum passiert es heute? Und da will ich, glaube ich, ansetzen an dem, was sie zum Schluss gesagt hat. Ich fand das alles super interessant und ich glaube, du bist da in vielen, gerade in antirassistischen Diskursen, viel mehr drin. Ich würde eine andere Perspektive versuchen reinzubringen. Ich glaube, dass das gerade passiert, weil ganz, ganz viel mit dem Begriff der Kriegstüchtigkeit zu tun hat. Der kommt nicht, der wird nicht einfach so von dem herrschenden Politikpersonal, den herrschenden Medien, Konzernmedien, wie du es genannt hast, über den Äther geblasen. Ich glaube, dass es in der inneren Logik des Imperialismus liegt. Deutschland möchte 30 Jahre, nachdem seine Fesseln des Sozialismus sozusagen gelöst worden sind, also nach der Konterrevolution 90, wie ich sie definieren würde, wieder Krieg führen, wieder eine größere Rolle spielen. Semin hat es angesprochen, ich glaube, es ist doch eine Aussage, wenn die Fregatte Hessen, also die leider auch noch mein Heimatbundesland Name trägt, jetzt in irgendeinem Roten Meer oder wo auch immer im südchinesischen Meer rumschippert, da gehört sie nicht hin, Punkt. Ja, aber das ist ein Ausdruck von etwas, was sich die deutschen Monopole wieder trauen. Ich glaube, Repression hat mindestens zwei Seiten oder nicht nur zwei Seiten. Repression ist die andere Seite von etwas. Marxistisch gesprochen, meiner Meinung nach, kann man Menschen immer integrieren. Ja? Beispielsweise das beste Beispiel hatten wir über die EU-Wahlen, eine hohe Wahlzustimmung, alle möglichen Parteien. Man bekommt vorgegaukelt. Ich bin kein Verächtlichmacher von Wahlen. Ich vertrete keinen Wahlboykott, aber ich glaube schon, dass wir auch das analysieren müssen, zu sagen, okay, Wahlen sind etwas, wo auch Integrationsmechanismen natürlich wirken. Und dann gibt es Kräfte, sei es desintegrierte Jugendliche in Berlin, sei es die politische Linke, die aus einem Bewusstseinsstand heraus sagt, da mache ich nicht mit, weil ich den Kapitalismus ablehne. Das sind zwei Paar Schuhe, die aber letztlich, glaube ich, in der Frage von Palästina an einem Strang ziehen. Und diese Menschen kann ich entweder versuchen zu integrieren. Das sehen wir beispielsweise in vielen Gewerkschaften. Das wird versucht mit Geldzahlungen, mit Besserstellungen, mit Animositäten etc. Und auf der anderen Seite kann ich sie natürlich desintegrieren. Ganz klassisches Beispiel Zuckerbrot und Peitsche. Ich glaube, das ist das, was wir hier erleben. Warum machen Sie das? Ich glaube, das machen Sie auch, weil Sie in gewisser Weise Angst haben, weil unsere Ideologie, unsere Weltanschauung mächtig ist, weil wir etwas entgegenzusetzen haben und weil viele Menschen in diesem Land leben, insbesondere an der Frage Ukraine, die eine massive Verschlechterung der Lebensbedingungen bewirkt hat, aber vor allen Dingen auch auf einer vielleicht eher moralischen Ebene, die ist überhaupt nicht schlechter gestellt als die Lebensbedingungen, auf einer moralischen Ebene auch feststellen, das, was in Palästina passiert, ist mit unseren Werten, die ja immer wieder hochgehalten werden, ja, überhaupt nicht vereinbar. Und dann, glaube ich, kommen wir zum Kern des Ganzen. Ich glaube, wir müssen sehr genau unterscheiden zwischen sozusagen, was ist die Erscheinungsebene und was ist das Wesen. Ich glaube, diesen ganzen Diskurs, den wir gerade erleben, ja, Wehrtüchtigkeit, bei mir vor allen Dingen Wehrpflicht auch in den Schulen, importierter Antisemitismus, das sind alles ganz, ganz wichtige Sachen, die müssen wir uns angucken. Das ist aber eher die Erscheinungsebene. Das Wesen, was dahinter steht, ist, dass der deutsche Imperialismus wieder Krieg führen wird oder will, nicht wird. Ich hoffe, wir können es verhindern, aber es zumindest will. Und dem können wir ganz klar auf den Grund gehen. Es gibt handfeste ökonomische Interessen an einem Krieg in der Ukraine. Es gab die Zugeständnisse Putins. Man muss kein Putin-Freund sein, kein Putin-Versteher, wie du es gesagt hast. Aber es gab mehrfach Exit-Strategien, chinesische Vorschläge. Es gab Konferenzen in London. Es wurde vom Westen abgelehnt. Und auch in Palästina oder in Israel können wir das sehen. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass Deutschland der größte Waffenexporteur ist. Damit werden Milliarden verdient. Das ist, glaube ich, etwas, was wir immer auch bei Repressionen mitbedenken müssen. Also nochmal zusammengefasst, es ist sozusagen eine Frage von Krieg und Frieden aktuell. Das ist zumindest unsere oder meine Analyse für Kriegstüchtigkeit, für Kriegsführbarkeit braucht es eine geschlossene Heimatfront. Das funktioniert nicht, indem ich Simin hat es Riots genannt, also Proteste, Aufstände, Opposition im Land hat. Das funktioniert nicht. Das kann man historisch immer wieder sehen. Natürlich schwingt da auch irgendwo, ich würde es sehr teilen, dass wir gerade keinen Faschismus in Deutschland haben, aber natürlich schwingt da latent auch immer die Gefahr von Faschismus, zumindest als Bedrohung, irgendwo in der Hinterhand der Herrschenden mit. Und dann habe ich eben als herrschende Klasse zwei Optionen, Repression oder Integration. Und aktuell wird sich für einen Großteil eben auf Integration, das funktioniert ja auch, muss man ehrlich zugestehen, die EU-Wahlergebnisse haben das, glaube ich, nochmal sehr erschütternd gezeigt. Da gab es keinen Linksruck, sondern eher einen ganz klassischen Rechtsruck, auch europaweit hat man ja überhaupt keine Probleme. Und trotzdem gibt es eben einen kleinen Teil, der sozusagen mit Repressionen überzogen wird. Vielleicht ein Wort noch, das ist mir persönlich nochmal wichtig, sozusagen. Ich glaube, wir sollten auch eine ideologische Ebene immer bedenken. Es wird ja immer gesagt, man richte sich sozusagen gegen alle Extreme. Ja, das ist, glaube ich, was, was wir ganz, ganz, ganz schnell zurückweisen sollten. Ich habe heute zum Beispiel mit einer Kollegin lange die Frage debattiert, wer ist denn eigentlich gefährlicher für jüdisches Leben in Deutschland? Und sie kam überhaupt nicht auf das Wort Neonazis, Faschisten, CDUler, Reaktionäre, sondern es ging nur noch um Migrantinnen und Migranten. Ich glaube, das ist, wo ich sagen würde, das ist ein ganz gefährlicher Diskurs, eine ideologische Ebene, die wir zurückweisen sollten. Diese Extremismustheorie, die es gibt, die in ganz vielen Diskursen mit drinsteckt, ist ein ideologisches Moment, was wir zurückweisen müssen. Aber ich glaube schon, dass wir immer an den Kern der Dinge gehen sollten. Und der Kern der Repression ist sozusagen, dass die herrschende Klasse aktuell alles versucht auszuschalten, was in irgendeiner Art und Weise dieses Wort geschlossen Heimatfront auch nur angreift. Und da geht es so weit, und Simin wird da mehr dazu sagen können, dass selbst meiner Meinung nach keine Marxistin und keine Kommunistin, wie beispielsweise die Uni-Präsidentin von Berlin, massiv angegriffen wird, obwohl sie nur den Fauxpas sich geleistet hat, das Grundgesetz zu verteidigen, nämlich die Freiheit auf Wissenschaft und Lehre. Und das sind, glaube ich, ganz, ganz erschreckende Zeiten, also eine Einschränkung des Meinungskorridors, die auf jeden Fall da auch mit reinspielt. Vielleicht soweit erstmal. Ja, ich meine, ihr habt auf die beiden Mechanismen Integration und Repression hingewiesen. Das Ganze findet natürlich auch parallel statt, teilweise gleichzeitig von den gleichen Leuten. Und auch auf der ideologischen Ebene ist es ja schon interessant, wie bürgerliche Parteien zu Demonstrationen gegen rechts aufrufen, sich empören über Videos auf Sylt, wobei in diesen Videos meines Erachtens nach eigentlich nur das Programm der Bundesregierung gesungen wurde. Also das ist, gehört sicher auch dazu. Und vor dem Hintergrund der Militarisierung oder, ja, ich würde sagen, des ganzen reaktionären Staatsumbaus, den ich auch nicht gleichsetzen würde mit Faschisierung, wobei natürlich immer die Gefahr einer Faschisierung darin auch besteht, sind ja auch solche Maßnahmen, die jetzt an den Hochschulen laufen, nicht nur die, über die, auf die wir noch zu sprechen kommen, also Hochschulgesetze in Berlin zum Beispiel oder Entlassungen von Lehrpersonal, sondern eben auch dein Fall, Luca, ist in diesem Zusammenhang vielleicht zu sehen. Nicht immer ganz unmittelbar und ganz konkret, aber das Ganze ist ja ein Prozess, der schon etwas länger läuft. Genau, und darauf würde ich gerne nochmal eingehen. Es ist ja so, dass Berufsverbote und der radikalen Erlass etwas ist, was selbst vielen Linken heute nicht mehr so bekannt ist. Ich würde deswegen dazu gerne noch ein paar Sätze sagen. Wir haben dazu schon mal eine Folge gemacht, das ist schon ein bisschen her, mit Silvia Gingold, bekannte Kommunistin aus Hessen. Du kennst sie auch. Sie ist übrigens die Tochter von Etty und Peter Gingold. Das sind zwei antifaschistische jüdische Kommunisten, Widerstandskämpfer. Also die Repression in der Familie Gingold zieht sich über Generationen. Und Silvia Gingold stand in den 70er Jahren eigentlich exemplarisch für zehntausende Kommunisten. Damals war hauptsächlich die DKP betroffen, aber nicht nur. Also auch andere Kommunisten und Linke waren davon betroffen. Und übrigens, damals wurde auch schon argumentiert, das wäre eine Maßnahme, die sich gegen Extremismus richtet. Wenn man sich die Zahlen anguckt, ist es wirklich absurd. Ich glaube, in Hamburg hier gab es dann irgendwie einen Menschen von der NPD, der dann nicht lehren durfte. Und irgendwie, ich will jetzt keine falschen Zahlen nennen, aber es ist wirklich exorbitant mehr Kommunisten. Genau, zum historischen Kontext selber würde ich die Folge, die wir dazu gemacht haben, empfehlen. Zu deinem konkreten Fall würde ich dich bitten, den vielleicht einmal zu schildern, damit man vielleicht auch mal plastisch begreift, was Repression an der Frage konkret heißt. Ja, super gerne. Ich muss nur vorausschicken, also wenn ich denn komplett all in all einmal schildern sollte, dann bräuchte ich mir eine eigene Podcast-Folge. Ja, ja. Ich jetzt ganz bewusst an manchen Stellen ab und versuche sozusagen vor allen Dingen die Abscheuerlichkeiten daran darzustellen. Wir müssen einen kleinen Zeitsprung machen. Wir reisen quasi zurück ins Jahr 2021, also die Hochphase von Corona. Es war der 1. Mai 2021 in Frankfurt. Darum geht es im Prinzip. Jetzt kann man erst mal sagen, okay, was hat das mit Berufsverbot zu tun? Und der klassische Fall von Berufsverbot liegt in meinem Fall in dem Sinne nicht vor. Also mir wird nicht explizit nicht die Mitgliedschaft in einer Organisation vorgeworfen, sondern es ist quasi eine Novellierung des Berufsverbotes. Nicht ganz unbekannt, wurde bei anderen Leuten auch ausprobiert. Es gibt auch historische Fälle, in denen das so war, wo es sozusagen eigentlich in meiner Wahrnehmung sogar noch ein Ticken perfider ist. Es geht eigentlich um eine Kriminalisierung meiner Person. Was wird mir vorgeworfen in diesem 1. Mai 2021? Soll ich, du hast einleitend schon gesagt, Polizisten angegriffen haben? Selbst nach bürgerlichen Medienberichten ist das einigermaßen absurd. Es war eine große Demonstration, eine Abenddemonstration. Ich war den ganzen Tag schon unterwegs, war mit gewerkschaftlichen Kolleginnen und Kollegen und mit politischen Genossinnen und Genossen unterwegs und wir sahen uns da ausgesetzt auf der Höhe der Galluswarte für die Frankfurterinnen und Frankfurter an einer Straße. Das war die Walter Saree Straße. Warum sage ich das? Weil das schon so ein bisschen einen Geschmack gibt. Walter Saree ist in den 80er Jahren an dieser Kreuzung, wo das Ganze dann passiert ist, von einem Polizeiwasserwerfer überrollt worden. Die Polizei hat die Schuld von sich geworfen, hat gesagt, dass Walter Saree da eben selbst drunter geraten sei. Es konnte gerichtlich nie geklärt werden. Walter Saree war Antifaschist, Mitglied der VVN-BDA und hat an dem Tag dort vor diesem Saalbau Gallus gegen die NPD demonstriert. Also es gibt so ein bisschen ein kleines Stell-dich-ein auf meinen Fall. Was ist dann passiert? Es gab eine massive Auseinandersetzung mit der der Polizei, die meiner Meinung nach vor allen Dingen von der deutschen Polizei und auch von der sehr berüchtigten in Frankfurter Polizeieinheit aus Frankfurt-Sachsenhausen. Frankfurt-Sachsenhausen ist so das Viertel wie die Hamburger Ripperbahn in Frankfurt. Also auf gut Deutsch gesagt, die Truppe, die erst zuschlägt und dann fragt, was ist eigentlich passiert. Die waren an dem Tag eingesetzt. Hinterher haben zwei Polizeibeamte dann mich beschuldigt, einen auf dem Boden liegenden Rauchtopf auf sie geworfen zu haben. Es stellte sich dann heraus, dass nur einer angeblich getroffen worden sei. Unter Eid vor Gericht zog er selbst das noch zurück und sagte, dass es eben in einem Umkreis von einem Meter vor ihm gelandet sei und es hätte, Zitat aus dem Gerichtsurteil, seine Helmsicht vernebelt. Das ist also das, was mir vorgeworfen wird. Ein Beweis dafür gibt es nicht. Es gibt eine verwackelte Bodycam-Aufnahme, wo man sieht, dass ich eben etwas zur Seite werfe, was im entfernten Sinne an einen Rauchtopf erinnert. Das wurde auch juristisch festgestellt, dass ich den nicht mitgebracht und nicht selbst entzündet hat. Das ist aber alles egal. Ich glaube, auch hier müssen wir wieder sozusagen trennen, um was geht's eigentlich und was wird mir vorgeworfen. An diesem Beispiel sieht man sozusagen sehr gut, was versucht wird. Man hatte eben was, wo man mich dingfest machen konnte. Ich bin an dem Tag nicht festgenommen worden, erst Monate später auf einer tatsächlichen Gewerkschaftskundgebung von einem Zivilbeamten enttarnt worden, wie sie es genannt haben, wegen den Polizeivideos. Es zog sich dann über ein Amtsgerichtsverfahren. Da sollte ich eigentlich mal 2.700 Euro Geldstrafe zahlen und da muss man sich ja auch schon mal festhalten, ein Anti-Aggressionstraining mit der deutschen Polizei machen, also eine Mediation, obwohl von mir an dem Tag überhaupt keine Gewalt ausgegangen ist. Das hätte sozusagen der Schlussstrich unter dieses Kapitel sein können. Und dann kam quasi der Turn, warum es das nicht war. Ich muss ganz kurz einschieben, im ungefähr Juli 2021 klingelte mein Telefon, es meldete sich eine Stimme, die sagte, sie sei vom hessischen Innenministerium und sie wollte gerne mal mit mir einen Kaffee trinken, also sie wollte gerne mal mit mir sprechen. Als ich dann erstmal verdutzt fragte, woher haben Sie eigentlich meine Telefonnummer und wer sind Sie denn überhaupt, sagte er, ja, das sei aber doch schon für mich ein bisschen besser, mich mit ihm mal zu unterhalten. Er wüsste ja, was ich sozusagen politisch mache und als ich dann immer noch nicht einlenkte, sagte er, also Herr Schäfer, ich habe die Macht sozusagen, ihr Verfahren einzustellen. Also er hätte quasi die Macht, dieses Verfahren einzustellen. Und das wäre doch besser, sonst könnte ja der Herr Schmidt davon erfahren. Und der Herr Schmidt war damals mein Schulleiter. Also ich war schon damals in der Lehramtsausbildung. Du hast jetzt Ausbildung genannt, trifft den Kern nicht ganz. Also ich habe ein Staatsexamen gemacht und warte quasi auf die Zulassung zum zweiten Staatsexamen. Das wird mir gerade verwehrt. Das war sozusagen das, was mich aufhorchen hat lassen. Und das wurde noch ein bisschen schlimmer, weil die Staatsanwaltschaft ging dann in Revision und beantragte vor dem dann Frankfurter Landgericht tatsächlich Haft gegen mich. 7 Monate haben sie gefordert und in der zweiten Instanz auch bekommen. Also wir haben den Prozess leider verloren. Warum haben sie 7 Monate beantragt? Das Rätsels Kern ist ganz einfach, weil mit einer 7-monatigen Vorstrafe kann man im Beamtenrecht kein Lehrer mehr sein. Und dann schließt sich der Kreis, warum klar wird, das ist ein Berufsverbot über die Schiene der Kriminalisierung. Ja, wir haben quasi diesen Prozess verloren. Ich muss da einschieben, dass sozusagen das Ganze natürlich begleitet war von einer vor allen Dingen SDJ und DKP begleiteten Kampagne, also Lass Luca lernen, vielleicht hat der ein oder andere das mal auf Social Media gesehen, ich habe mich auch vernetzt, habe Interviews gegeben, Kundgebungen gemacht, trete damit sehr offen auf, habe mich erst nach ein bisschen Bedenkzeit dafür entschieden, eben auch den Schritt nach vorne zu gehen. Und das war sehr interessant, weil beim Landgerichtsprozess, der hat ungefähr 2 Stunden gedauert, ging es genau 3 Minuten um das, was eigentlich am 1. Mai 2021 passiert ist und 95 Minuten darum, Herr Schäfer, wie stehen Sie denn eigentlich zur Eigentumsordnung? Herr Schäfer, warum bezeichnen Sie sich als Opfer staatlicher Repression? Warum hatten Sie denn ein rotes Halstuch an? Das rote Halstuch ist doch ein, Zitat, Erkennungszeichen der kommunistischen Regime des 21. Jahrhunderts. Also auf diesem Niveau wird man dann dort konfrontiert oder wurde ich zumindest konfrontiert. Weswegen ich halt sagen würde, es geht hier ganz klar, das ist zumindest die Analyse meines Anwalts und auch meiner Partei und von mir, einfach um Gesinnungsjustiz. Ich glaube, wir müssen das dann im größeren Kontext nochmal einordnen. Du hast vieles schon zu Sachen gesagt. Ich will vielleicht 3 Beispiele nochmal machen, warum es bei mir oder was für mich Berufsverbot auszeichnet. Also zum einen, diese Berufsverbote waren nie weg. Sie hatten eine geringere Identität. Intensität, ja, das kann man auf jeden Fall sagen, aber wir haben durchaus in jedem Jahrzehnt eine Handvoll Fälle, die zeigen, sie waren weg. Michael Jacuzzi zum Beispiel aus Heidelberg, ein relativ bekannter antifaschistischer Lehrer aus Baden-Württemberg, der sich auch erfolgreich gewehrt hat. Wir haben den Fall Kerem Schamberger, vielleicht dem einen oder anderen Begriff, ein kurdischer Aktivist. Wir haben aktuell den Fall Benjamin Russ, mit dem ich auch schon ein, zwei Sachen zusammen gemacht habe. Wir haben Silvia Gingold, die quasi von Anfang an und wahrscheinlich auch bis an ihr Lebensende irgendwie gegängelt wird vom deutschen Inlandsgeheimdienst. Das zeigt sozusagen im Lehramt, aber auch in den öffentlichen Diensten war sozusagen immer die Sache dahingehend. Zum anderen vielleicht noch ein Satz zu dieser Extremismus-Sache, das ist mir schon nochmal wichtig. Und dann zum dritten nochmal zur Frage von Kriminalisierung. Ich glaube, diese Extremismus-Sache ist deswegen sehr, sehr spannend, weil es ja ganz klar ist, wir hatten ungefähr 3 Millionen Überprüfungen in der Hochphase der Berufsverbote. Das kann man sich bestimmt in eurer Folge viel besser anhören. Und wir hatten ungefähr 3000 Verurteilungen außer Dienstsetzung und so weiter und so fort. Mögen auch ein paar mehr gewesen sein. Mir bekannt ist genau ein einziger Fall, wo sich explizit Berufsverbot, also die einschlägigen Paragraphen, einmal gegen einen Rechten gewendet haben. Und das war nicht, weil sozusagen die Behörden, Schulaufsichtsbehörde, Schulamt, Kultusministerium das gesagt haben, sondern weil ein sogenannter Herr Decker aus Baden-Württemberg im Unterricht den Holocaust geleugnet hat und sich dann Eltern von Schülern darüber so massiv beschwert haben, dass er sozusagen entfernt wurde. Als Beispiel, ich bin angestellter Lehrer in Hessen, der in Anführungsstrichen Kollege Höcke ist immer noch Lehrer, Geschichtslehrer von Beruf. Man hat ihn nicht außer Dienst gesetzt. Er sitzt auf einer A14-Stelle und das pausiert nur. Also jeder, der einem sagt, das sei sozusagen etwas, was sich gleichermaßen oder vor allen Dingen am besten noch gegen die rechte Seite richtet, der irrt. Zum Abschluss ein paar Sätze vielleicht zur Frage von Kriminalisierung. Warum ist das so entscheidend? Der Winkelzug der Verteidigung wäre für mich einfacher gewesen, wenn es um Organisationen ginge. Es wurde peinlich genau darauf geachtet, dass nie der Name DKP, nie der Name SDJ und nie sonst irgendwas fällt. Was man getan hat, war ausgiebig aus Junge Welt-Interviews zu zitieren, weil da hatte man sozusagen ein Einfallstor. Das ist ja so ein Linksextremer, das ist ja so ein Krimineller, da werden ja Leute interviewt, die irgendwie quasi RAF sind, so auf dem Modus war das. Aber Organisation hat nie eine Rolle gespielt. Ich hätte mich sogar fast darüber gefreut, wenn es das getan hätte. Ich glaube, das ist ein wichtiges Ding und es verhindert natürlich auch, oder es sollte wahrscheinlich auch Solidarisierung mit mir verhindern, weil Solidarisierung mit einem Kriminellen, mit jemandem, der wegen dann Landfriedensbruch und Tateinheit mit tätlicher Körperverletzung verurteilten ist, fällt natürlich ungleich schwerer, als weil jemand wegen seiner Gesinnung, weil er offen sagt, ich bin Kommunist, ich bin Marxist, ich stehe dazu, aus dem Dienst geflogen ist. Zum Abschluss, ich glaube, es hat jetzt mich getroffen und ich bin mit Benny, mit Silvia Gingold, mit anderen sozusagen vielleicht jetzt gerade betroffen. Es hätte auch jeden anderen treffen können. Ich bin da sehr demütig. Das ist, glaube ich, das Erste. Das andere ist, es kann auch eben ganz, ganz viele andere treffen, weil, und da müssen wir, glaube ich, zurückgehen zu dem, was wir davor gesagt haben, eben Repression so einen gewissen, also in den Zeitgeist gedacht werden müssen und warum das gerade passiert. Ich hoffe, dass ich mit meiner Gegenwehr ein paar Leute schützen konnte, aufrütteln konnte und da eben Bewusstsein schaffen konnte. Und ich glaube, dass für mich jedenfalls hat das gezeigt, dass Aufgeben da keine Option ist. Und ich hoffe, dass alle Menschen, die von Repressionen betroffen sind, sich da eben auch wehren und nicht klein beigeben. Weil ich glaube, wir müssen immer uns vergegenwärtigen, wenn wir bei Repressionen klein beigeben, dann hat die Gegenseite gewonnen. Und das war für mich keine Option. Ja, ich fand gerade relativ wichtig, dass ihr, also dass du einmal erwähnt hast, eben schon in deinem Beitrag, dass man zwischen Wesen und Erscheinung auch trennen muss. Und Simon hat darauf hingewiesen, dass man die Repression nach innen und die Repression nach außen eigentlich als Zusammenhang sehen muss. Und das Ganze hat ja was zu tun mit Deutschlands imperialistischer Stellung in der Welt. Also das Ganze passiert ja nicht von ungefähr. In den 70er Jahren waren ja die Berufsverbote auch ein Ausdruck des Kalten Krieges und des Wettstreits mit dem sozialistischen Block oder wie auch immer man ihn definiert. Und heute im Zusammenhang mit der ganzen Aufrüstung und ja, die Neuordnung der Welt Ja, es ist eigentlich kein Wunder, dass diese Dinge passieren nicht einfach so irgendwie, weil der Staat jetzt mal entscheidet, ein bisschen repressiver zu sein. Und das Ganze passiert ja auf verschiedenen Ebenen. Wir haben ja gleichzeitig auch auf der Ebene der Studierendenschaft jetzt mit neuen Repressionen zu tun. Ich habe es eben schon gesagt, Simon hat in der Analyse und Kritik einen sehr interessanten Artikel geschrieben. Anlass dafür waren die massiven Proteste unter Studierenden in Sachen Palästina. Aber es deutet sich ja auch darüber hinaus an, dass der Staat laut über Gegenmaßnahmen nachdenkt. Man hat ja immer so diese Testballon-Debatten. Teilweise sind das wissenschaftliche Debatten, die eigentlich kaum jemand verfolgt. Dann gibt es mal irgendwelche skandalisierenden Boulevardmeldungen. Aber es wird halt auch manchmal ganz konkret. Es wird ja jetzt über das Ordnungsrecht an Berliner Hochschulen wirklich darüber nachgedacht. Und ich glaube, die Debatte geht auch weiter dieser Tage. Vielleicht können Sie mir gleich da was zu sagen, wie der aktuelle Stand ist, über Zwangsexmatrikulation nachgedacht. Also Gesetze, die das ermöglichen. Wenn man sich damit beschäftigt, wo das Ganze eigentlich herkommt, diese Debatte, das ist auch nochmal besonders interessant, dann wird einem einiges klar. Ja, ich würde dich einfach mal bitten, das Ganze vielleicht einmal darzustellen, weil du dich damit intensiv beschäftigt hast. Ja, voll gerne. Vielleicht nur noch als Ergänzung zu dir, Luca, danke, wie du das gerade aufgemacht hast. Bloß weil so gerade beim Thema Berufsverbote, finde ich, tendieren so viele Linke dann dazu, so als so vermeintlichen Gegenschlag zum Beispiel das Verbot der AfD oder ähnliches zu fordern, ne? Also diese verbreitete Idee, dass man dann von links den Staat dazu drängen sollte, irgendwie politisch Rechte genauso juristisch anzugehen oder so. Und da wollte ich nur noch kurz sagen, ne, dass sowas natürlich auch krass nach hinten losgehen kann, gerade weil ja eben auch die Geschichte von Luca zeigt, dass der Staat eben kein neutraler Schiedsrichter ist und wir uns deswegen auch in unserem Kampf nicht auf derartig staatliche Mittel stützen sollten. So. Richtig, ja. Genau. Und jetzt vielleicht in Anbetracht der, ja, diesen Restrukturierung, die ich auch zu Anfang aufgemacht habe, ist es, glaube ich, sozusagen erstmal nicht verwunderlich, dass sich der Staat aktuell besonders ja in den Bereichen eigentlich bemerkbar macht, die auch so ein Althusser als so ideologische Staatsapparate theoretisiert hat, ne? Also ich meine hier Universitäten, Schulen, aber auch der Kunst- und Kulturbetrieb. Das heißt, hier wird irgendwie gerade viel Energie darauf verwendet, ja, Menschen in ihre Schranken zu weisen. Also auch ein Schüler mit Palästinafahne wurde in Berlin-Neukölln von seinem Lehrer verprügelt. Schulklassen mussten irgendwie Formulare ausfüllen, wie sie zu Hamas und Israel stehen, und können bei vermeintlich bedrohlichen Antworten mit einem Besuch des Jugendamts rechnen, neuerdings. Und eben auch Universitäten sollen mit dem neuen Bericht jetzt der Kultusministerkonferenz, war das, eigentlich für schnellere Zusammenarbeit mit der Polizei sorgen, um eben ja, Proteste zu unterbinden. Aber auch vielen ja, migrantischen Kultureinrichtungen wurde von einem Tag auf den anderen die Finanzierung gekürzt, wie jetzt zum Beispiel dem OJUN in Berlin. Also in diese Gesamttendenz würde ich schon auch das universitäre Geschehen gerade sozusagen einordnen. Ja, und ich glaube, was jetzt vor allem mit dem neuen Hochschulgesetz eigentlich passieren soll, ist so eine Form von linker Gesinnungspolitik, ne? Also Anlass war, das kam auf AfD-Initiative tatsächlich, dass angeblich das Klima an den Universitäten zunehmend sich gegen Juden und Jüdinnen richten würde. Dahinter sollten dann Gruppen wie Students for Palestine oder auch Klasse gegen Klasse wurde in dem Antrag namentlich genannt, stehen und linksextremistische Gruppen würden dazu Gewalt aufrufen und infolge dieser Politik sei eben ein jüdisch Studierender an der Freien Universität oder der von der Freien Universität ist angegriffen worden. Und deswegen war da sozusagen die Schlussfolgerung, ah, Protest müsse jetzt unterbunden werden. Und diese Gegenüberstellung eigentlich, die es da gab von so jüdischen Studierenden und den Protestierenden, die gegen das Morden in Gaza protestieren, die deckt sich natürlich mit der Doktrin der auch rechtsradikalen israelischen Regierung, ne? Weil an den Protesten an den Unis gegen den Krieg beteiligen sich genauso lautstark Juden und Jüdinnen. Es ist also keine Frage von Identität, sondern der politischen Haltung. Und das hat eben die AfD für sich instrumentalisiert und trotz sozusagen dieser ständig moralisierenden ideologischen Brandmauer-Rhetorik der anderen bürgerlichen Parteien, die dann doch eben eher Schein zur Herrschaftslegitimierung ist, übernahmen die in Berlin regierenden Parteien, also CDU und SPD, auch mit dem neuen Gesetzesentwurf dann 1:1 den Vorschlag der AfD. Und dieses neue Ordnungsrecht hat es sich jetzt sozusagen für Berlin krass in sich, weil sozusagen ja Berlin für Studierende über Nacht jetzt vom progressivsten zum eigentlich repressivsten Bundesland wird, weil sozusagen nicht nur wer Gewalt ausübt, zukünftig exmatrikuliert werden soll, sondern auch jene, von denen Gewalt ausgehen könnte, ist die Formulierung, und jene, die zu Gewalt aufrufen würden, und damit eingeschlossen ist auch sowas wie revolutionäre Aufrufe oder so, ne, was ja im Sprachgebrauch Berliner Studielinker auch sehr common ist, so. Und außerdem sollen auch die exmatrikuliert werden, die die Uni potenziell, die Formulierung ist, ich zitiere, für strafbare Handlungen nutzen oder zu nutzen versuchen. Das heißt, es ist sowohl ein Banner-Drop wie der Versuch, dieses fucking Banners droppen zu lassen, sozusagen. Das muss nicht mehr ausgeführt werden. Das hieß auch sogar sowas wie Veranstaltungen organisieren wahrscheinlich schon. Ja, also, komplett. Die ideologische Vorbereitung gemeint. Komplett. Okay. Ja. Und die begründen das auch in diesem Begründungstext unter dem Paragraphen damit, dass sozusagen ehemalige Protestaktionen gezeigt hätten, dass es erweiterte Handlungsoptionen brauche. Also, dass sich damit das Hochschulgesetz gegen Protest richtet, ist jetzt nicht eine abstrakte, polemisierte Angst oder Deutung dieses Gesetzestextes, sondern das wird ganz konkret auch so da drin benannt. Und natürlich galt eben auch historisch, wie du das schon aufgemacht hast, das Ordnungsrecht eigentlich als so ja, Unterbindung der Politisierung und des Protestes, vor allem im Kontext der studentischen 68er-Bewegung auch, ne? Wo sozusagen die repressiven ja, Maßnahmen damals, vor allem die Proteste gegen den Vietnamkrieg eigentlich zum Ziel hatten. Und da sind das eben heute die Proteste gegen den Krieg in Gaza. Ja, und ich glaube, ja, also dass die Maßnahmen sich einmal selbst entlarven, als so Instrument einfach zum Schutz staatlicher Interessen, und dass das eben auch besonders dadurch deutlich wird, dass im gleichen Atemzug tatsächlich die Abschaffung der Zivilklausel eben auch diskutiert wird, die es unterbinden soll, universitäre Forschung für militärische Zwecke zu nutzen oder mit solchen zu verknüpfen, also auch Stichwort Kriegstüchtigkeit, was Luca schon aufgemacht hat. Und aber spannend in dem ganzen Zuge ist eben auch, dass so auf der ideologischen Ebene vor allem immer so gegen postkoloniale Studien geschossen wird und das als so Feindmarkierung genutzt wird, um eben auch dieses neue Ordnungsrecht zum Teil durchzusetzen, aber eben auch ganze Studiengänge neu schließen zu wollen eigentlich an Berliner Universitäten, weil die angeblich den Terrorismus bringen würden oder so, ne? Und ich finde das einfach spannend, so als Zeitnot, weil sich schon ja in der Hetze gegen postkoloniale Studien eigentlich auch so einen Antikommunismus reaktualisiert, ohne dass postkoloniale Studien selbst marxistisch sind, ne? Deswegen habe ich auch ein Problem damit, aber weil das, was sozusagen ideologisch vor allem im Westen also antikommunistische Ideologie gepflegt wurde, auch während des Kalten Krieges, sich eigentlich geostrategisch geändert hat in der ideologischen Vermittlung, auch spätestens ab den 2000ern mit 9/11, wo eigentlich sozusagen es nicht mehr der Westen gegen den Kommunismus, sondern der Westen gegen das neue Feindbild Islam eigentlich mehrheitlich propagandistisch sozusagen ist. Und deswegen reaktualisiert sich eigentlich auch in diesen ganzen antimuslimischen Debatten so ein alter Antikommunismus zeitgleich immer mit. Und das kann man sehr gut zum Beispiel auch gerade in Frankreich nachvollziehen, wo so Rechte und Bürgerliche gegen den vermeintlichen Islamoguschisme ganz neu hetzen, also eine angebliche Allianz von Linken und Islamisten, die es geben würde. Und das sehen wir jetzt aktuell auch tatsächlich in Deutschland, dass dieses Narrativ ja ganz stark gefüttert wird. Und ich glaube, dass das Spannende aber auch an den Studierendenprotesten, die gerade stattfinden, ist, um so nochmal mehr auf warum die Repressionen da auch so stark sind, einzugehen, ist, dass sie in der Ästhetik und in den Frames mit so Sprüchen wie wir sind alle Sonnenallee etc. eigentlich gar nicht dezidiert auf ein studentisches Bewusstsein verweisen, was total spannend ist, sondern eigentlich auf ein Klassenbewusstsein, das sich nicht spalten lassen möchte. Und das ist eine extreme Stärke der Bewegung aktuell, dass das derartig zusammenläuft. Und auch wenn der Tagesspiegel hetzt irgendwie morgens Vorlesung blockieren, abends Sonnenallee sprengen, dann ist es ja als Bewegungsstrategie erstmal auch based, das so zu machen. Und genau, ich glaube, dass man daran ganz gut sieht, um dieses Stichwort der Integration vielleicht auch hier nochmal mit einzubringen, dass es anders als bei den Revolutionen im Iran zum Beispiel, wo wir auch starke Proteste an unseren Unis hier in Berlin hatten, ne, es eben nicht so einfach ist, die liberal zu vereinnahmen, weil sozusagen die Verbindung und das Interesse an der unbedingten Verteidigung israelischer Kriegspolitiken hier ganz anders gelagert ist und weil sozusagen Palästina auch alleine als Existenz so sehr die deutsche Nationalstaatlichkeit mit angreift. Das heißt, es ist sehr schwer, was sonst klassisch für so Vereinnahmen von Bewegungen ist sozusagen liberale Akteure da drin zu stärken. Und das findet hier kaum statt. Also es ist sehr schwer, diese Bewegung von außen zu liberalisieren. Und ich glaube schon, dass das auch ein Punkt ist, weswegen dann natürlich mit voller Härte und einer anderen Form von Repression, um das irgendwie wieder zu disziplinieren im Sinne der herrschenden Ordnung, vorgegangen, ja, werden muss sozusagen. Also ein Stück weit auch, dass die mangelnde, ja, Integrationsfähigkeit dieser Bewegung dann halt nur so beantwortet werden kann, dass man eben doch noch mehr auf die Karte der Repression setzt. Okay. Ja, du hast ja gerade schon angedeutet, ich habe bei der Frage, die ich jetzt schon überlegt, ob ich sie stelle, weil ich es manchmal nicht mag, wenn eine schwierige Situation so zwangsharmonisiert wird. Und trotzdem muss man ja sagen, das erlebe ich auch, dass die ganze Propaganda oder die ganze Versuche von Repression auch nicht so ohne weiteres durchregiert werden kann. Man sieht es teilweise auch an Umfragen. Jetzt beim Thema Ukraine waren es zum Beispiel lange Zeit jedenfalls Thema Waffenlieferung oder Militarisierung. Oder jetzt auch bei der Wehrpflicht, bei der Debatte, wenn man sich da teilweise Umfragen unter jüngeren Leuten anguckt, dass die veröffentlichte Meinung schon von dem abweicht, was teilweise diskutiert wird. Ich möchte nicht zu schön reden. Diese Lücke wird teilweise auch von rechts gefüllt bei der Frage jetzt. Aber wir erleben gleichzeitig schon auch, und muss ich sagen, in der Zeit, seitdem ich aktiv bin, schon beeindruckend, wie viele junge Leute auch jetzt bei den Palästina-solidarischen Aktionen unterwegs sind. Auch viele solidarische Erfahrungen. Und da wollte ich euch mal fragen, und vielleicht auch du, Luca, im Zusammenhang mit deinem Fall, was gibt es eigentlich auf der Seite zu berichten? Also Erfahrung von Solidarität, konkrete Gegenmaßnahmen, das soll hier nicht untergehen. Ja, ich bin mega dankbar für die Frage, weil ich mich gerade so ein bisschen selbst geärgert habe, dass ich irgendwie so das total Negativbeispiel aufgemacht habe und jetzt vielleicht alle Lehramtsstudis Angst haben, quasi mit einem Bein im Knast zu stehen. Also da muss man auch ganz klar sagen, als allererstes nochmal die Message sozusagen, ich glaube, sich davon einschüchtern zu lassen und davor Angst zu haben, ist erstmal total nachvollziehbar, aber falsch. Und ich glaube, das muss auch niemand haben, ne? Also ich trete hier nicht an, um zu sagen, oh Gott, lasst bitte alle die Finger davon und seid die Duckmäuser, ne? Nicht umsonst hatte die Berufsverbotsbewegung immer diese Duckmaus als Symbol des Triffs. Das ist so eine kleine Maus, die sich quasi wegduckt und die Leute, die so ein bisschen dagegen aufstehen, sind eben keine Duckmäuserische in dem Sinne. Ich finde, das ist nochmal ganz wichtig. Zu deiner Frage, ich kann es erstmal aus meiner subjektiven Perspektive beantworten und würde es dann ein bisschen weiten. Also zum einen, ich habe es am Eingang schon gesagt, mich hat durch die ganze Zeit, die finanziell, emotional, psychisch extrem anstrengend ist, da kann man, glaube ich, Silvia hat da bestimmt noch mal viel, viel mehr gesagt. Das ist keine ganz einfache Zeit. Dutzende Biografien sind daran zerbrochen, Ehen sind daran zerbrochen, finanzielle Abgründe bis heute. Als Beispiel, Leute, die in den 70er, 80er Jahren Berufsverbot haben, bekommen heute mitunter eine Armutsrente, also die haben ganz konkrete finanzielle Belastungen bis heute. Würde als Empfehlung mal aussprechen, schaut euch gerne mal die Seite der Berufsverbote-Initiative an. Die machen das wunderbar auf, einfach nochmal zu sagen, okay, wie kann man den Leuten auch konkret praktisch helfen? Zur konkret praktischen Hilfe. Diese Welle, die mich erreicht hat, 5.500 Unterschriften unter eine Petition, die Kampagne Lass Luca lehren. Die Solidarität in der Gewerkschaft, die Solidarität in meinem Kollegium, in meiner Klasse, bis hinunter sozusagen zu den Fünft- und Sechstklässlern, bei denen ich Deutschunterricht mache, das war das, was mich getragen hat. Das kann man ganz klar sagen. Natürlich kann ich davon ausgehen, dass die Leute, die mir Böses wollten, das mit irgendwelchen Hate-Kommentaren auf Instagram, die es zuhauf gab, getan haben und mir es nicht ins Gesicht gesagt haben. Die Leute, die mir allerdings Sachen ins Gesicht gesagt haben, waren immer geprägt von einer hohen Solidarität, von einem hohen Unterstützungsgrad, auch von einer finanziellen oder organisatorischen Unterstützung. Klar, Als allererstes muss ich nennen, ohne die Unterstützung der SDJ und der DKP wäre diese Kampagne nicht machbar gewesen. Das lässt sich nicht auf einer Schulter oder zwei Schultern stemmen. Das ist ganz klar. Man braucht für alles einen kühlen Kopf, den man gerade an Tagen von Prozessen oder in den Wochen davor oder danach nicht hat. Interviewanfragen etc. pp. Inhaltliche Vorbereitung. Das sind alles ganz wichtige Sachen. Als zweites, und ich glaube, das ist für mich sehr entscheidend gewesen, ist die Umkehr innerhalb der GEW. Früher, das sollte man doch immer wieder betonen, hieß Berufsverbot Ausschluss aus der Gewerkschaft, weil kriminell gleich, da ist die Tür. Das haben wir nicht mehr. Wir haben beispielsweise in der GEW eine klare Beschlusslage dazu, dass Menschen unterstützt werden, finanziell durch den Rechtsschutz, was ein Riesenbrett ist, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Diese Prozesse können ganz schnell in den fünfstelligen Bereich und dann sogar auch in den hohen fünfstelligen Bereich, wenn wir über Verfassungsbeschwerden etc. pp. Reden. Kann ich nur meinen Hut vorziehen. Die GEW in Hessen, alle miteinander, egal ob haupt- oder ehrenamtlich, waren extrem solidarisch, aber auch sozusagen ideologische Begleitung. Ja, mir ging es nicht nur um finanzielle Hilfe. Das ist ein Teil der Medaille. Was wir vor allen Dingen brauchen, ist eine politische, eine organisatorische Unterstützung, die darüber hinausgeht, hier sind 50 Euro. Das war viel wert in manchen Zeiten, aber mein Kühlschrank war nie leer. So einfach kann man sagen. Also ich habe nie sozusagen den Verlust meiner Wohnung oder sowas betrauern müssen. Worum es mir geht, war auch eine politische Gegenwehr. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und vielleicht dann so ein bisschen den größeren Bogen zu spannen. Ich würde es analysieren, oder wir analysieren es als quasi einen reaktionären militaristischen Staatsumbau, den wir gerade erleben. Und den erleben wir nicht nur als SDJler und DKPler, den erleben wir in den Verlagen, den erleben wir in den Redaktionen, den erleben wir mit der Jungen Welt im Verfassungsschutzbericht, den erleben wir mit Platzentzug, den erleben wir mit Sperrung von Räumen. Als zwei kleine Beispiele müsst ihr, vielleicht kennt ihr es, die UZ, also die Zeitung der DKP, macht immer das Pressefest. Eigentlich so eine kleine Institution im Ruhrgebiet, im Revierpark, in Mischlingen, in Dortmund. Dieser Platz wurde mit der ganz offiziösen Begründung der Positionierung der DKP zum Ukraine-Konflikt seit 4 Jahren verweigert. Dieses Fest wird es somit in dem Ausmaß nicht mehr geben. Eigentlich eine, zumindest in meinen Augen und in meiner Politisierung, eine kleine Institution. Wir haben Angriffe auf die LLL-Demonstrationen, auf die ganzen Sachen erlebt. Da können andere Leute sicherlich noch ein viel längeres Lied davon singen. Und das schaffen wir doch nur, wenn wir als Linke geeinstehen. Ja? Ich glaube schon, dass man nicht um jeden Preis immer alles zugleistern muss. Das ist gar nicht die Frage. Aber bei der Frage von Repression verläuft die Klassenlinie doch sehr, sehr eindeutig. Und daran gilt es sich sozusagen dran abzuarbeiten. Ich glaube, mir wäre wichtig sozusagen, dass man auch politisch daraus in Anführungsstrichen versucht, Kapital zu schlagen. Ich halte es schon für meine oder für unsere Aufgabe, Leute zu politisieren, Leute aufzuklären, nicht explizit nochmal nicht, um sozusagen Angst zu schüren, sondern um Leuten zu vermitteln, überlegt eure Schritte, passt eure Strategie und Taktik an. Ich bin kein Freund davon, Leute ins offene Messer laufen zu lassen. Ich würde sagen, da gibt es auch Gruppen, Einzelpersonen, die das tun, das ist gefährlich, das schadet unserer Bewegung. Auf der anderen Seite muss man sagen, eine Strategie und Taktik muss sich nicht danach immer messen lassen, wie viel Repressionen wir zu erwarten haben. Das ist so, das können wir in den Dokumenten der KPD nachgucken. Natürlich wussten die Genossinnen und Genossen, was ihnen droht, wenn sie 1934 Flugblätter für die KPD herstellen oder Parolen an der Wand schmieren. Da passierte was Schlimmeres, als einfach nur vor Gericht gestellt zu werden. Das ist nicht die Leitfrage. Die Leitfrage muss aber sein, was nutzt es mir gerade? Ich fand es sehr, sehr rührend und ich würde das hier gerne einmal einbauen, was eine sehr alte Genossin, die tatsächlich bei sich selbst und bei ihrem Mann in der DKP in Frankfurt, sie war eine Hauptamtliche, danach, zweimal waren sie als Familie quasi vom Berufsverbot betroffen. Sie hatten einen sehr folgenschweren Satz zu mir gesagt, weil ich über den noch nie so viel nachgedacht habe. Ich sage, Luca, du musst dir immer merken, wir brauchen keine Märtyrer, sondern wir brauchen Leute in den Betrieben. Das ist das Entscheidende. Also mir liegt es fair, mich hier mit irgendeiner Medaille zu schmücken oder mich zu stilisieren von was ich gar nicht bin. Ich habe mir dieses Schicksal nicht ausgesucht und wenn ich es mir hätte aussuchen können, hätte ich es mir nicht ausgesucht. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Jetzt habe ich es aber und jetzt gilt sozusagen das zu nutzen. Und um auf die Frage zurückzukommen, die Solidarität in Partei, Jugendverband, in Kreisen der Gewerkschaft, weit über Kreise von SDJ und DKP hinaus, in die Linke hinein, aber auch in die gesamte Gesellschaft hinein, hat mich schwer beeindruckt, hat gezeigt auch, welches Potenzial darin schlummert, hat aber auf der anderen Seite auch gezeigt, die Dunkelziffer ist deutlich höher. Es gibt viele Leute, die eben, glaube ich, auch eingeschüchtert, verschreckt und weg sind. Und da haben wir, glaube ich, noch ein ganzes Stück an Arbeit vor uns. Als kleines Beispiel, wenn ich alle Anfragen zu Prozessen, wo ich doch mal hätte auftauchen können, als in Anführungsstrichen Ehrengast hätte wahrgenommen, dann hätte ich nicht mehr arbeiten gehen können. Also diese Repressionswelle schießt ja gerade wie Pilze aus dem Boden. Auf der einen Seite eine große Chance, auf der anderen Seite auch eine große Gefahr. Also ich glaube, wir sollten uns da nicht verrennen. Aber ne, jeder Angriff auf einen von uns ist ein Angriff auf alle. Und genau so muss er auch beantwortet werden. Ich glaube, das wäre so meine Antwort dazu. Ja, danke, Richtig, Luca, dass richtig. du das so positiv aufgemacht hast. Ich glaube, ich würde deswegen an der Stelle ein bisschen Devil's Advocate spielen, aber das kann auch einfach an so der Berliner Position liegen. Also zum einen würde ich auch loben, dass die Solidarität voll hoch ist. Es ist eine super große Bewegung. Seit Oktober sind wir fast jedes Wochenende auf der Straße. Das funktioniert nur durch solidarische Allianzen aktuell und Bündniskoordinierungen. Jeden Samstag findet eigentlich eine Demo zu Palästina statt. Die hat immer 5.000 bis 20.000 Teilnehmende. Das ist absurd. Also so, da wird unglaublich viel mobilisiert. Die Frage der Organisation ist dann nochmal eine andere. Trotz dessen ist es natürlich auch so, dass, und da war schon auch viel Desillusionierung bei mir dabei, dass auch, ich sag mal, Bewegungsakteure, die sonst auch hohes Mobilisierungspotenzial hatten, irgendwie auch wie die IL oder so, da bei dem Thema mit raus waren, ne? Von denen hat man gar nichts gehört. Oder auch wenn unsere Leute auf der Sonnenallee verprügelt wurden. Also die Solidarität kam da teilweise nicht aus dem, was so linkes Szenespektrum ist oder wie ich das nennen würde, sondern tatsächlich aus den Nachbarschaften mit hinaus, von einer tatsächlich ganz stark neu politisierten und auch radikalisierten Jugend. Genau, und da ist Repression natürlich ein zweischneidiges Schwert, ne? Weil wir haben zum einen so eine Stärkung des Klassenbewusstseins und der eigenen Position, die damit gerade vonstatten geht, aber das darf eben auch nicht zu Desillusionierung führen, ne? Und das ist schon schwierig, weil der Frust, glaube ich, auch ein unglaublich hoher ist und die Bewegung einfach gerade absurd überkriminalisiert werden. Und ich kenne unglaublich viele Leute, die dadurch auch von Abschiebungen bedroht werden, weil sie zu viele Anzeigen gesammelt werden. Wir kriegen jedes Mal schweren Landsfriedensbruch reingedrückt und sowas, ne? Also es ist schon sehr devastating an der Stelle. Und da ist schon manchmal nicht klar, ob dieses Preis-Leistungs-Verhältnis taktisch so aufgeht, weil die Repressionen einfach gerade so unglaublich hoch sind und wir uns dadurch ja auch nicht handlungsunfähig machen wollen. Und da gilt es eben nur zu betonen, dass Sicherheit natürlich nur durchs Kollektiv entsteht, durch eine gemeinsame Praxis, durch die Organisation und nicht eben durch den Job und alle anderen Formen mentaler Geiselnahme. Aber das ist eben auch anstrengend aufzubauen, weil diese Sicherheit eben nicht nur in großen Mobilisierungen liegt, sondern wir wirklich auch zum Teil ganz andere Strukturen brauchen, die darauf reagieren können, wenn Leute jetzt eben zwangsexmatrikuliert werden, wenn eben auf einmal die Wohnung vielleicht auch durch sowas wegfällt, weil es ans Studiheim mitgebunden ist, etc., wo Kosten nicht nur von, ne, irgendwie 1, 2.000, sondern auf einmal 60.000 oder so anstehen. Also es sind schon, ja, einfach sehr große Summen teilweise. Genau, und ich hoffe, dass wir uns in diesen Strukturaufbau wagen. Ich glaube, wir können da sehr viel aus der Geflüchtetenorganisierung, Selbstorganisierung lernen, die zum Beispiel auch hier 2013 mit am O-Platz stattgefunden hat, die ganz andere Netzwerke haben, was irgendwie kurzfristige Schlafplatzvermittlung und all diese Geschichten angeht. Ich glaube, sowas brauchen wir in unseren kommunistischen Strukturen auch viel mehr und gilt es jetzt wirklich, wenn es bei Leuten noch nicht passiert ist, jetzt anzuvisieren. Und es gab schon auch Rückschläge, also auch Stichwort Rote Hilfe, ne, die bei Palästina-Arbeit gerade nicht mehr derartig unterstützend sind, wo es in Berlin noch einen stabilen Ableger gibt, die versuchen zu vermitteln, aber auf Bundesebene das viel schwieriger sozusagen aussieht. Und ja, ich glaube, da müssen wir einfach gucken, dass wir uns sozusagen nicht auf die falschen Leute fokussieren und nur uns innerhalb der linken Bewegung oder so aneinander abarbeiten, sondern eben sehen, wer kommt eben auch alles mit dazu und wo liegt da eben im Endeffekt auch die Sicherheit, ja, mit drin. Ja. Darf ich noch ganz kurz dazu was sagen? Ich finde es super wichtig und ich glaube, das muss eigentlich die Kernbotschaft sein. In meiner Analyse war ja gerade die Stärke der Palästina-Bewegung aktuell, dass wir es oder dass es in vielen Orten, beispielsweise Frankfurt, geschafft wurde, Menschen zu erreichen, insbesondere migrantische Jugendliche, aber Ja, auch komplett. aller Lebensalter sozusagen, die vorher beispielsweise für DKP und SJ nie erreichbar gewesen wären oder sind. Das ist keine Freude darüber, dass das gerade in Gaza passiert, aber es ist eben ein konkreter Output. Und ich glaube, das ist sozusagen, was wir ausdrücken wollen mit der Parole heran an die Klasse. Ich glaube, ich verwehre mich nicht gegen Zusammenarbeit mit IL, Roter Hilfe etc. etc. Aber meine ersten Ansprechpartner sind die Menschen meiner Klasse und von mir aus auch Unorganisierte in den Betrieben, in den Schulen, in den Universitäten. Ich glaube, das ist das Interessante, wie wir es versuchen über Kampagnenarbeit, beispielsweise die Kampagne, die wir gerade machen, Eure Kriege ohne uns, wo wir uns nicht darauf fokussieren, sozusagen in Anführungsstrichen, ich habe da nichts dagegen, eine linke Szene zu erreichen. Ich glaube, da wurschtelt zumindest in Frankfurt jeder auch gerade so für sich ein bisschen hin und versucht zu organisieren und zu machen, natürlich auch in Bündnissen. Das ist sehr, sehr viel wert. 1. Mai ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Tag. Der 8. März ist ein wichtiger Tag. Aber die Arbeit, zumindest in meiner Analyse von Kommunistinnen und Kommunisten, muss darüber hinausgehen, muss der tägliche Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen im Betrieb sein. Ja, wir sind keine, ich sage das immer so ein bisschen, keine Feierabendkommunisten. Niemand muss sich Hammer und Sichel auf die Stirn tätowieren, aber wenn ich im Betrieb, auf gut Deutsch gesagt, die Fresse halte, wie kann ich dann erwarten, dass sozusagen ich Kolleginnen und Kollegen nach Feierabend mitnehmen kann? Also das wäre so mein Plädoyer, diese Parolen, die wir haben, ernst zu nehmen. Ja. Instagram, Social Media ist heute wichtiger denn je, keine Frage. Ich glaube aber, der tägliche Kontakt an der Uni, an den Schulen, ja, die Schulen sind leider immer noch ein weitestgehend apolitischer Ort, in den Betrieben, in den Gewerkschaften, da müssen wir ran, muss die Friedensfrage wieder konsequent gestellt werden. Und deswegen glaube ich, ist für uns und für die Organisation, in denen ich bin, nicht der erste Adressat, und das meinen wir überhaupt nicht negativ, die Organisationen, die es links neben uns oder wo auch immer gibt, mit denen arbeiten wir gut, gerne und verlässlich zusammen. Aber der Adressat in allererster Linie von Kampagnenarbeit sind die Menschen unserer Klasse, sind die Verbündeten, sind die Menschen, mit denen wir tagtäglich umgehen. Und ich glaube, das ist der Schritt in die richtige Richtung. Und das ist, glaube ich, was, was wir massiv an der Frage Palästina weiterentwickeln konnten und hoffentlich auch noch weiterhin können. Also du hast mir da sehr sozusagen aus der Seele gesprochen. Ich persönlich war noch nie jemand, der sich so wahnsinnig damit beschäftigt hat, was machen gerade die anderen, nicht weil es Ignoranz ist, sondern weil ich einfach sage, okay, es gibt ja einen Grund, warum ich in diesen Organisationen bin, andere eben in anderen. Lasst uns punktuell zusammenarbeiten, aber ich mache Politik nicht, um da sozusagen der Partei Die Linke zu gefallen oder mit denen die besten Aktionen zu machen. Durchaus auch, aber eben nicht nur. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was wir versuchen. Natürlich Bündnisse, Jugendbündnisse aufzubauen, ist Kerngeschäft, keine Frage. Aber der tägliche Kontakt, das tägliche, vielleicht sich auch mal wieder mehr trauen. Ich habe in meiner eigenen Erlebniswelt viele Leute kennenlernen dürfen, die überzeugte Marxisten sind, die aber überhaupt keine betrieblichen Erfahrungen haben, die auf Demonstrationen ein- und ausgehen und da jeden und alles kennen und dir ganz genau sagen können, wo die Sollbruchstellen anderer Organisationen sind, die aber im Betrieb sozusagen eine vor sich hin Wurschtelei betreiben. Und ich glaube, das ist was, was wir ändern müssen, weil die Revolution, so doof es jetzt klingt, wird nicht auf Bündnispläne Ja. erkämpft, sondern wenn dann halt noch in den Betrieben, an den Schulen, an den Universitäten. Und da kann das ein erster Schritt hin zu einem wie auch immer gearteten antiimperialistischen Bewusstsein, Bündnis sein. Und das ist, glaube ich, für mich so die positive Wendung dieses 7. Oktobers. Ich würde dir da zustimmen und auch um das so mal so mit konkreten Beispielen zu untermauern. Also wir hatten in den letzten Wochen zum Beispiel auch einen Schulstreik in Berlin für Gaza, der extremst erfolgreich war, mit Hunderten von Schülis in Neukölln, die sich dem angeschlossen haben, einfach nur durch eine Kontakt- und Vertrauensarbeit, die man im Vorfeld gearbeitet hat. Und auch da waren die Repressionen absurd, ne? Also wir sind an Schulen vorbeigelaufen, wo die Polizei den Schulhof abgeriegelt hat und Schülis daran gehindert hat, an diesem Streik irgendwie teilzunehmen und sich schon darauf vorbereitet hatte. Also extremst absurde Szenerien da in Neukölln. Gleichzeitig haben wir in der Betriebsarbeit ja jetzt aber auch die Gewerkschafter vor Gaza, die versuchen, das irgendwie mehr zu pushen zum Teil. Ne? Aber das ist halt immer ein zweischneidiges Schwert, auch was diese Betriebsarbeit angeht. Also wir haben das ganz stark gespürt, wo wir, darauf kann ich gleich vielleicht auch noch mal näher kommen, wir hatten so Schließungen von Mädchenzentrum in Neukölln und Friedrichshain, Kreuzberg und auch aufgrund von Palästina-Aktivismus das Personal, so ist die Begründung. Und da haben die Gewerkschaften sich nicht blicken lassen. Ne? Also so, das wollen sie dann eben nicht mit unterstützen. Und deswegen, glaube ich, muss man da schon eine Differenz sehen zwischen, wir machen Politik mit Gewerkschaftern, aber nicht mit der Gewerkschaftsbürokratie oder dem Sekretariat oder so. Ne? Ja, ich dachte gerade, wo ihr so gesprochen habt, was ja wirklich auch unter dem Tisch fällt, ist, wer lässt sich eigentlich von der Repression beeindrucken? Wir gehen da gleich nochmal explizit drauf ein. Aber ich werde in 2 Wochen mit 2 sehr alten oder älteren Kommunisten, die schon in ihren 90ern sind, reden, die vom KPD-Verbot betroffen waren. Und ich weiß aus dem Vorkontakt mit denen, haben sie mir auch erzählt, naja, ihr verehrt uns immer so ein bisschen für unsere Standhaftigkeit. Aber es gab natürlich auch viele, bei denen das Wirkung gezeigt hat. Das ist auch gar nichts, was man Leuten jetzt individuell immer vorwerfen kann. Denn das hat ja teilweise massive Auswirkungen gehabt. Einige haben den Faschismus schon erlebt. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit der jetzigen Situation, aber die Wirkung von Repression oder die Anpassung, die auch stattfindet, oder die Selbstzensur, ist, glaube ich, auch ein Aspekt, den wir uns nochmal angucken sollten. Ich würde vorweg aber, weil du es eben schon erwähnt hast, gerne nochmal auf diesen Fall eingehen mit dem Mädchenzentrum, ein Projekt sozialer Arbeit, kann man sagen. Das habe ich deswegen so auffällig gefunden, weil das ja schon eine Stelle ist, wo der Staat vielleicht nicht mit so ganz unmittelbarem Polizeiknüppel vorgeht, aber mit dem Entzug von ökonomischen Ressourcen. Also ich glaube, gerade im Bereich Bildung, Soziales läuft vieles so projektbezogen, das kriege ich auch immer wieder mit. Da gibt es dann in Etat oder es werden Stellen irgendwie sehr befristet ausgeschrieben. Und du hast im Jacobin-Magazin diesen Fall beschrieben, wo sozusagen die Mitarbeiterin, die Geschäftsführerin einer Einrichtung eines Mädchenprojektes deswegen entlassen wurde, weil sie, das war einer der Vorwürfe, mit ihrer privaten Instagram-Seite Likes abgesetzt hatte. Natürlich ging der Vorwurf noch darüber hinaus, sie wollte auch sprechen auf der Palästina-Konferenz, das ist ja gar nicht dazu gekommen letztendlich. Vielleicht magst du in diesem Fall noch mal konkret schildern, weil ich ihn schon auch exemplarisch finde für das, was Repression auch leisten kann. Ja. Voll, ich habe da auch vor allem drüber geschrieben, weil ich da auch selbst eben politisch mit involviert bin eben. Genau, und die wurden von einem auf dem anderen Tag geschlossen mit der Begründung, dass die Person aus der Geschäftsleitung der Mädchenprojekte auf Palästina-Demos gesichtet worden sei und über ihr privates Instagram-Profil pro-palästinensische Inhalte geteilt haben soll. Und hier wurden ja eben ganze Jugendzentren eigentlich nicht nur unter so einer scheinheilig wirklich komisch aufgedröselten Palästina-Solidarität geschlossen übers Wochenende, sondern das Eklige dazu ist irgendwie auch, dass die Informationen dazu eigentlich aus einem internen Polizeibericht kommen und der sozusagen hier ja genannte Bezirksstadtrat Kindler, der das so veranlasst hat, auch selbst jahrelang Polizist war und eigentlich davon auszugehen ist, dass die Information von der Polizei darüber eigenständig genutzt worden sind und da weitergeleitet wurden. Ja, und das war schon eine neue Eskalationsstufe, deswegen Demo besuchen sozusagen diese Zentren komplett geschlossen werden und da wirklich knapp 100 Jugendliche von einem auf dem anderen Tag auf der Straße standen und nicht mehr reinkam. Genau. Das Spannende und Eklige ist, dass wir auch sehen, dass das eine CDU-Strategie im Allgemeinen in Berlin ist, also wirklich Ex-Bullen im Bereich Jugend und Soziales einzusetzen und dann irgendwie die heftigsten Kürzungen und Schließungen zu setzen. Also darauf müssen wir allgemein in unserer Politik mehr Acht geben und auch das sozusagen Schukufe, die da betroffen war als Geschäftsleitung, auch eine Genossin, dass die Antirassistin ist oder in dem Themenbereich öfter stattfindet, das war auch nie ein Geheimnis. Ne? Also bis heute nutzt auch die Jugendförderung des Jugendamts ihre Projekte eigentlich als Werbung für den Online-Auftritt. Die haben da fett auf ihrer Startseite den Banner von Fantalisa, dem Projekt, was da auch mit betroffen war, auf dem so ein Angela Davis-Zitat steht mit: In einer rassistischen Gesellschaft reicht es nicht, gegen Rassismus zu sein, man muss Antirassistin sein. Genau, und explizit dieses Projekt, was sie sozusagen immer als Aushängeschild für sich eigentlich genutzt haben, wurde da so kriminalisiert. Und daran sieht man eigentlich ganz gut, ne, wo sie dich nicht weiter integrieren können, um es irgendwie auch für sich nutzbar zu machen, kommt dann sozusagen der Schlagstock sehr direkt. Aber beides, eben sowohl die Integration wie die Repression, sind eigentlich staatliche Zwangsmethoden zur Einverleibung in den Staat und seine Unterdrückungsmechanismen, ja, zur Produktivmachung der Individuen für die Kräfte des Staates, ne? Also beide Mechanismen teilen sich die gleiche Logik letztendlich. Aber das Beispiel zeigt eben auch ganz gut, dass das eben auch nicht am 7. Oktober angefangen hat, sondern das war schon ganz lange für sie eigentlich unliebsame Projekte. Und da wurde der Antisemitismus einfach, Vorwurf einfach für instrumentalisiert, denn Stress gab sozusagen nicht erst nach Shukufis Demo-Besuchen, sondern schon lange vorher, weil so ein Nazi neben dem einen Mädchenprojekt gewohnt hat, die Menschen vor Ort öfter bedroht hat, deswegen sind Shukufi und ihre Mitarbeitenden auch auf die Jugendhilfe zugegangen, haben öfter um Unterstützung gebeten, das skandalisiert, dass da nichts kommt, sie damit eigentlich alleine gelassen werden. Und es hätte eine Mediation stattfinden sollen am 19.04. zwischen dem Stadtrat Kindler und ihn, um dieses Thema sozusagen, ja, zu mediieren. Und das war explizit der 19.04., wo dann das Kündigungsschreiben rausging. Also zu diesem Gespräch kam es auch nie. Und die Geschichte geht aber auch weiter, weil nach dieser Kündigung, wir haben dann relativ viele Kundgebungen gemacht, Leute aus anderen Jugendeinrichtungen, die dort arbeiten, mobilisiert, sich damit solidarisch zu zeigen. Und es konnte sich eigentlich durch diese Vernetzung und wirklich Druck von der Straße aus erkämpft werden, dass im Jugendhilfeausschluss diese Kündigung zurückgenommen werden muss. Aber was erst wie ein Erfolg wirkte, war, dass trotz dessen, dass sie die Kündigung zurücknehmen mussten, diese Zentren abgeschlossen wurden und trotzdem nicht wieder aufgemacht wurden. Also da hat es sich sozusagen verselbstständigt, es wurde sich über das Recht hinweggesetzt. Und dann hieß es, die Mitarbeitenden müssten, und das eben nicht nur als FRIDA-Mitarbeitende, vor Kindler sozusagen auf das Existenzrecht Israels pochern, sondern sie sollen das auch als Privatperson zusätzlich öffentlich machen, was natürlich komplett absurd ist und ja eigentlich eine Implementierung, die wir aus diesem Staatsbürgerschaftsdiskurs kennen, ne? Also dass da Leute, die jetzt für die Staatsbürgerschaft also sich bewerben, da auch gleichzeitig das Existenzrecht Israels anerkennen sollen, das kommt daher und das wird jetzt in neue Arbeitsbereiche eigentlich rein implementiert. Ja. Ja, ich denke mir, sowas soll ja auch immer eine Signalwirkung haben. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass der eine oder andere überlegt oder die eine oder andere, was er, was sie eigentlich macht in solchen Projekten und erlebt es auch. Komplett. Also Repressionen sind immer mentale Geiselnahme, ne? Also das trifft in dem Fall irgendwie so Einträge, aber das setzt alle natürlich in eine Schockhaltung so. Und führt auch dann zu so selbstdisziplinierenden Maßnahmen, dass man sich dann natürlich nicht weiter traut zu reden oder solidarisch sich zu zeigen, weil einem einfach die ökonomische Existenz komplett genommen wird. Wir haben es auch manchmal schon in Form von Absagen oder kurzfristigen Absagen zu diesem Podcast miterlebt. Ich habe jetzt heute gelesen, wir stehen jetzt auch im Verfassungsschutzbericht. Das ist ja irgendwas, wo man sich dann erstmal irgendwie so ein bisschen stolz, ironisch auf die Schulter klopft, dachte aber gleichzeitig, naja, auch das ist ja immer ein Mittel, um ja, Medienarbeit zu diskreditieren und habe mich auch gefragt, na gut, kann einem auch irgendwann mal auf die Füße fallen. Lieber Herr von DK, wollen Sie diese Stelle wirklich antreten? Wir haben da was mitbekommen oder so. Also das kann sein und ich kann nachvollziehen, dass manche Leute da anklicken, umso wichtiger ist es da, ja, Öffentlichkeit herzustellen und Solidarität herzustellen. Ja, ich glaube, diesen Aspekt haben wir eigentlich ganz gut beleuchtet jetzt. Ich würde vielleicht noch mal ein bisschen grundsätzlicher euch abschließend fragen wollen. Es hat mich nicht geschockt, weil es ist jetzt ein paar Mal schon passiert in den Jahren hintereinander, aber es gibt ja am 8. Mai, also am Tag der Befreiung am sowjetischen Ehrenmal in Berlin, jedes Jahr diese große Gedenkveranstaltung, anlässlich der Befreiung vom Faschismus und zur Erinnerung, also unseren meisten Zuhörern muss man es, glaube ich, nicht erklären, aber es ist ja doch nochmal wichtig, es zu betonen, Nazi-Deutschland hat ja einen Vernichtungsfeldzug gegen die Sowjetunion geführt mit 27 Millionen Toten. Und gleichzeitig wäre Deutschland ja niemals ohne die Rote Armee vom Faschismus befreit worden. Und in den letzten Jahren gab es jetzt mit der Begründung der Kriegsführung der Russischen Föderation ein Verbot von kommunistischen Symbolen, von sowjetischen Fahnen, Hammer und Sichel und allem Möglichen. Ich habe dann immer gedacht, also symbolischer kann die BRD meines Erachtens eigentlich kaum zur Schau stellen, welcher Kurs jetzt wählen soll. Und gleichzeitig wurde ja parallel dazu dieses Jahr 75 Jahre Grundgesetz zelebriert. Und Linke machen das dann ja immer gerne, dass sie Max Reimann zitieren, den ehemaligen KPD-Vorsitzenden, der ja gesagt hat, wird häufig übrigens nicht so ganz richtig zitiert, hat gesagt, wir Kommunisten versagen aus grundsätzlichen Erwägungen heraus dem Gesetz unsere Stimme. Die Gesetzgeber aber werden im Verlauf ihrer volksfeindlichen Politik ihr eigenes Gesetz brechen. Wir Kommunisten aber werden die im Grundgesetz verankerten wenigen demokratischen Rechte gegen die Verfasser des Grundgesetzes selbst verteidigen. Also wie gesagt, nicht die bürgerliche Gesellschaft als solche, sondern die bürgerlichen Freiheiten. Das ist schon ein Unterschied. Irgendwie wird manchmal auch so ein bisschen umgedeutet. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, das ist ja fast schon so ein bisschen kalter Kaffee, also das höre ich auf jeder Veranstaltung, an welchem Punkt stehen wir jetzt eigentlich gerade, wenn wir vom reaktionären Staatsumbau sprechen? Was sind eigentlich da heute jetzt die nächsten wichtigen Aufgaben für Kommunisten und Linken? Linke, ist es wirklich noch eine Verteidigung oder geht es vielleicht um eine Wiedererkämpfung? Also, was steht sozusagen auf der Tagesordnung, wenn wir über das Thema Repression reden? Vielleicht Luca noch mal kurz als Erster. Ja, gerne. Also ich glaube, wir haben eine riesige Bandbreite an Aufgaben. Wir als Jugendverband, der zugegebenermaßen zu klein für seine Aufgaben ist, die eigentlich anstehen, stellen immer wieder fest, wir haben viel zu viele Sachen, die wir eigentlich tun müssten. Ich glaube, das stellen wir auch als gesamte Linke fest. Vielleicht, um das ein bisschen zu ordnen. Ich glaube schon, dass es die Frage der Kampfbedingungen ganz massiv tangiert. Das ist für mich eigentlich das Entscheidende. Ich verteidige die bürgerliche Gesellschaft nicht, weil ich so unfassbar gerne in ihr lebe, sondern weil sie im Vergleich zum Beispiel zum Faschismus oder wie auch immer anderen gearteten Systemen die für mich besten Kampfbedingungen für eine im besten Falle legal operierende kommunistische Partei, eine linke außerparlamentarische Bewegung, die gewerkschaftliche Bewegung ohnehin bietet. Ich glaube, das muss der Gradmesser erstmal sein. Ich glaube, exakt auch, dass darauf, ich kannte Max Reimann logischerweise nicht persönlich, aber ich glaube schon auch, dass er darauf anspielte, weil mit etwas Weitsicht, und später hat sich es ja bewahrheitet, war auch den Genossinnen und Genossen der KPD klar, dass eine legale kommunistische Partei noch dazu im Bundestag ein in Anführungsstrichen Geschenk ist und nicht für immer so bleiben muss. Ne? Das haben wir, glaube ich, alle mitbekommen, dass das dann auch nicht mehr lang so war. Vielleicht ganz kurz zu dem Zitat. Ich glaube schon, dass man das auch historisch lesen muss, ne? Aus welcher Zeit kommen wir da? Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Aufbau der DDR. Man hatte sozusagen einen gewissen Rückenwind. Wir hatten Ahlener Programm auch in den bürgerlichen Parteien, das sozusagen teilweise sogar die Hessische Landesverfassung zum Beispiel ist ein super Beispiel dafür. Vergesellschaftung in Anführungsstrichen en vogue war. Das heißt nicht, dass sie durchgesetzt wurde und dass man eine wirkliche gesellschaftliche Macht dazu hatte, aber dass der Diskurs, darüber haben wir ja heute viel gesprochen, eben ein anderer war. Und ich glaube, das ist entscheidend. An welcher Stelle befinden wir uns heute? Ich glaube, es muss in allererster Linie mal um Verteidigung gehen. Wir sehen überall, dass eigentlich die Streitachse an alles Mögliche angelegt wird. Ich glaube, wir haben heute Dutzende Beispiele genannt, wo sozusagen Sachen zurückgenommen werden. Ich glaube schon, dass es die Aufgabe mindestens von Kommunistinnen und Kommunisten, aber eigentlich von allen Demokratinnen und Demokraten ist, das zu verteidigen. Ich glaube, das haben wir als vielleicht Praxisbeispiel sehr gut gesehen, Polizeiaufgabengesetze. Da gab es ein so breites Bündnis, dass selbst in Anführungsstrichen Liberalos der FDP gesagt haben, naja, also so sehen wir es jetzt nicht. Das heißt, es ist jetzt kein Plädoyer für Bündnisse mit der FDP, versteht mich nicht falsch. Aber ich glaube, der Grundtenor davon ist richtig, zu sagen, wir machen das vielleicht aus anderen Beweggründen als andere politische Kräfte, aber erstmal geht es um die Verteidigung des Bestehenden, weil nur dann können wir Systemfrage und alles andere, was danach folgt sozusagen stellen. Ich finde einen Gedanken nochmal sehr, sehr interessant. Simin hat es heute gesagt, ich teile es zu 100%. Erster Gedanke, wir brauchen keine AfD, um in Anführungsstrichen AfD-Politik zu machen. Das kriegen die bürgerlichen Parteien par excellence wunderbar hin. Und das braucht keine Debatte um ein AfD-Verbot. Das Grundgesetz beinhaltet meiner Meinung nach alles Instrumentarium, um sozusagen faschistische, wenn man denn die AfD so klassifiziert, um sozusagen da in der Härte, in Anführungsstrichen, eines sowieso nicht existenten bürgerlichen Rechtsstaates durchzugreifen. Das sind, glaube ich, nochmal zwei grundlegende Sachen. Also auf diesen Fallstrick sollten wir nicht tappen, jetzt irgendwas härter zu fordern, um dann gegen links arbeiten zu können. Was wir, glaube ich, brauchen, ist eine Verteidigung des Bestehenden, immer mit der mindestens taktischen, auch strategischen Position zu sagen, wir gehen darüber hinaus, wir bleiben nicht dabei stehen. Ich glaube, die Umwandlung von vielen geführten Defensivkämpfen in Offensivkämpfe ist schwierig, aber nicht unmöglich. Wir sehen zum Beispiel, und das gibt mir sehr, sehr viel Mut im gewerkschaftlichen Bereich, Deutschland ist im Vergleich zum Beispiel zu Frankreich ein sehr streikarmes Land und trotzdem hatten wir die höchste Anzahl an Streiktagen im letzten Jahr. Das ist schon eine Hausnummer. Wir haben mit der Krankenhausbewegung endlich mal wieder wirklich Offensivkämpfe um Arbeitszeitverkürzung. Man muss kein Freund der GDL sein, um zu sagen, Kämpfe um Arbeitszeitverkürzung ist das Mittel, um dem Kapital richtig weh zu tun. Da schrauben wir an Mehrwert und an Profitrate, da müssen wir hin, sozusagen. Und wir haben schon auch, zumindest erlebe ich das auch in meinem eigenen Betrieb, die Beamtenschaft war immer eine sehr zufriedene Arbeitnehmerstruktur. Das ist sie nicht mehr. Also das muss man auch ganz klar sagen. Der Abstieg geht durch alle Schichten. Und ich glaube, da ist sozusagen ein Einfallstor. Zurückkommen zu der Frage, was sind unsere nächsten Aufgaben? Ich bleibe dabei, die Frage von Frieden ist die wichtigste. Ich könnte jetzt schöne Zitate reinwerfen, ohne Frieden ist alles nichts, ihr kennt das alles. Das ist aber im Kern ganz, ganz wichtig. Also nicht umsonst sagen ja die Bürgerlichen, ne, Doomsday und so weiter, wir sind 5 vor 12, vielleicht sogar schon 90 Sekunden vor 12 und so weiter. Das muss das Entscheidende sein. Also ich muss kein Fan von China, Russland, dem Iran oder der Hamas sein, um zu sagen, Herrgott nochmal, endlich Frieden, endlich Waffenstillstand, endlich Diplomatie. Das sind vernünftige Positionen, da muss man kein Marxist dafür sein. Ne? Aber darauf aufbauen kann ich sozusagen andere Sachen nochmal anschließen. Ich glaube, das ist die entscheidende Sache, weswegen wir auch gesagt haben, wir machen eine antimilitaristische Kampagne in diesem Jahr. Ich glaube, die Frage von Krieg und Frieden ist entscheidend. Auch die Frage von Faschismus, das muss man schon diskutieren. Ich vertrete nicht die These, dass wir jetzt kurz davor sind. Aber die Möglichkeit in einem kapitalistischen System ist immer gegeben. Sie waren weg, ob die Partei jetzt NPD, EVU, Republikaner oder AfD heißt. Der Faschismus kommt nicht von den Faschisten, sondern ist eine Entscheidung des Kapitals, in Anführungsstrichen jetzt mal plakativ gesagt, eine Entscheidung, diese Möglichkeit ist da, also auch auf diesem rechten Auge wachsam zu sein und dann natürlich sozusagen antiimperialistische Forderungen konsequent nach vorne zu treiben und in mühevoller Kleinarbeit, da wird kein Weg dran vorbeiführen, zumindest in meiner Gedankenwelt, dass wir sozusagen betriebliche Strukturen in den Schulen, in den Universitäten aufbauen, die Kommunistische Partei in meiner Welt ausbauen, Klassenbewusstsein fördern und verbreiten. Ich glaube, das ist erstmal das Ziel, das wir alle hier haben. Sonst würden wir auch diesen Podcast nicht machen, wenn wir sagen würden, das wäre uns egal. Ich glaube, dieses Bewusstsein und Wissen ist Macht. Und das sind, glaube ich, die anstehenden Aufgaben. Und das kann sich, muss nicht, aber das kann sich an dem Kampf um ein erhaltes im Prinzip Grundgesetz, um der bürgerlichen Freiheiten drehen. Und wir sehen ja ganz klar, mit dem Krieg werden bürgerliche Freiheiten fallen. Ja, jetzt kann man sagen, okay, Deutschland ist schon Kriegspartei in der Ukraine, dann ist das ein gutes Beispiel, warum wir gerade diese massive Repressionswelle haben. Meine Prognose, ohne jetzt eine Glaskugel zu Hause zu haben, wäre aber, dass wir zunehmen, wenn richtig die Fetzen fliegen, im Sinne von, wenn wir wirklich in Anführungsstrichen, ich hoffe es niemals, einen dritten Versuch haben, zum Beispiel Russland zu kolonialisieren. Ich glaube, das ist die Sache, die damit einhergeht. Und ein Erkämpfen der bürgerlichen Freiheiten ist auch immer ein Einschränken in Anführungsstrichen der Freiheiten des Kapitals, was sie alles tun können. Das sind Kämpfe, die jetzt gerade anstehen. Also zusammengefasst, antimilitaristischer Kampf, also der Kampf um Frieden als Sofortforderung tatsächlich auch mindestens in der Ukraine und in Palästina. Auf lange Frist wird es nur im Sozialismus funktionieren. Ich glaube, das wissen die allermeisten Zuhörer, das wird geteilt. Zum anderen natürlich der antifaschistische Kampf, der schwingt immer mit, der schwingt in der Ukraine mit, der schwingt in der israelischen Regierung mit und der schwingt eben auch ganz konkret an der Frage AfD-Politik und Rechtsentwicklung in diesem Land mit. Und zum Dritten ein drüber hinaustreiben, meiner Meinung nach, über diese reine Verteidigung hinkommen zu Offensivkämpfen. Und das kann nur funktionieren mit einem gewerkschaftlichen, breiten Kampf, um den Sozialismus schlussendlich uns auszusprechen in den Betrieben. Das ist der Dreischritt. Ich glaube leider, ihr könnt mir da gerne widersprechen, ich würde mich freuen, wenn es so wäre, ist das kein Projekt der nächsten 3 oder 4 Jahre, sondern da reden wir über Dekaden höchstwahrscheinlich. Und das muss man auch so ehrlich sagen. Natürlich funktionieren Veränderungen sehr, sehr schnell. Ich würde mich freuen. Wir arbeiten, glaube ich, alle mit dem, was wir geben können, daran. Aber ich glaube, für die mittelfristigen, mindestens für die kurzfristigen Ziele ist die Verteidigung des Status quo, beziehungsweise die Rückeroberung der bürgerlichen Freiheiten, das Gebot des Friedens und eine Bekämpfung der erstarkenden faschistischen Bewegungen in diesem Land, aber auch in Europa, glaube ich, so die Zielvorstellung. Ja, sondern da gab es eine Menge Anknüpfungspunkte. Ich würde dir noch mal das Wort geben. Ja, da gab es sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte jetzt. Ich glaube, was die Kriegsfrage angeht, würde ich immer für eine Position weder Putin noch NATO tatsächlich eintreten und irgendwie den Hauptfokus darauf setzen, dass der Hauptfeind wirklich im eigenen Land steht und danach irgendwie die Politik zu betreiben. Ich glaube, an der Stelle kann man dann auch sozusagen wieder zusammenkommen. Die Frage des liberalen Rechts und sozusagen bürgerlicher Errungenschaften finde ich tatsächlich eine schwierige. Ich würde da deinen Standpunkt nicht komplett ablehnen. Ich glaube, es braucht tatsächlich zum Teil diese Verteidigungskämpfe, aber natürlich mit einer Perspektive, das hast du aber auch benannt, die über das Recht hinausgeht, ne? Weil wir sonst irgendwie drohen, dem Reformismus zu verfallen. Ich glaube, dennoch teilen wir eine Analyse, wo wir irgendwie das liberale Recht als solches, als herrschaftsstützend entlarven können in unserem aktuellen System. Und deswegen ist, glaube ich, aktuell vor allem eine taktische Frage zu schauen, welche Kämpfe lohnen sich dennoch, sind wichtig zu führen, um einfach unsere Position als Klasse dabei zu stärken. Jetzt zum Beispiel ein sehr konkretes Beispiel aus Mannheim wurde gerade in einen Kampf vor Gericht geführt, was den Slogan From the River to the Sea anging, wo tatsächlich dafür entschieden wurde, dass es natürlich kein Hamas-Spruch an der Stelle ist, ne? Und ich glaube, sowas kann wichtig sein, um sozusagen seine Handlungsfähigkeit behalten zu können. Genau, größer gesprochen an der Stelle. Ja, ich meine, du hast auch mit NS gerade eingeleitet, Flo, ne? Und ich glaube, es ist auch wichtig anzuerkennen, dass es da natürlich auch einen politischen Genozid, würde ich das tatsächlich nennen, an KommunistInnen gab und dass unser Scheitern oder dass wir nicht groß genug gerade aufgestellt sind, natürlich nicht nur an subjektiven Faktoren liegt und dass wir einfach alle zu schlecht sind, sondern natürlich auch mit diesen objektiven Bedingungen zu tun hat und dass es tatsächlich auch um Neuaufbau ganz viel immer noch geht. Dennoch sind wir als politische Linke natürlich zum Teil eher Szene als gesellschaftliche Kraft und deswegen glaube ich, braucht es da eine andere Form von Verankerung, um die wir wieder kämpfen müssen, um überhaupt im gesellschaftlichen Miteinander eine Rolle zu spielen. Und das geht eben zum Teil über betriebliche Kämpfe, aber was ich auch lohnenswerte Konzepte aktuell finde, sind solche der Basis- oder vermeintlichen Stadtteilarbeit, die auch stattfindet, ne? Also dezidiert mit Menschen in seinem Umfeld ins Gespräch darüber zu kommen, was sind eigentlich gerade deine Probleme, was sind die politischen Belange und darüber dann auch ja, seine Kampagnen danach auszurichten sozusagen und nicht einfach aus einer Position des vermeintlich besseren Wissens, weil wir als Linke nicht für linke Politik machen wollen, sondern für unsere Mitmenschen und unsere Klasse. Das ist, glaube ich, total wichtig. Und da vielleicht einfach nur ergänzend zu Luca. Natürlich waren jetzt irgendwie die Wahlergebnisse für viele krass und gleichzeitig finde ich es total wichtig, da dennoch für zu appellieren, dass nicht jeder AfD-Wähler ein Nazi ist oder so, ne? Und da ja, genau, also wenn ich irgendwie im Januar zum Beispiel auf dem Streikposten stand, da hat die BVG gerade gestreikt, in der Früh, da habe ich mit ganz vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, sie werden die AfD wählen, und die einen unglaublichen Frust haben und die eine extremst berechtigte Kritik natürlich auch an der Ampel aktuell haben, die irgendwie die größten Angriffe auf den Sozialhaushaltsplan seit der Agenda 2010 eigentlich verabsolutiert haben. Und ich finde es extremst wichtig, eben genau auch auf solche Menschen zuzugehen, zu sagen, der Frust da gerade auf die Regierenden ist extremst berechtigt und zu schauen, dass sich das eben nicht in was anderes umlenkt, sondern dass wir das als linke Kraft auch wieder kanalisieren und anprangern können, damit es dann eben nicht in eine rassistische Instrumentalisierung oder Hetze letztendlich umschlägt und wir uns auch nicht als Linke mit so einer ja geringeren Übel Logik oder so anfreunden und dann kommst du doch zur Linkspartei oder ähnlichem, sondern da wirklich sehr ja kompromisslos heißt das Wort, ne? Ja, für ja den Kommunismus einstehen und da glaube ich auch nicht so eine falsche Scham haben dürfen, sondern da agitatorisch weiter voranschreiten sollten in unseren Betrieben, in unseren Kiezen, an der Schule und an den Universitäten. Ja, ich danke euch beiden sehr. Ich bin mir leider sicher, das Thema bleibt uns erstmal erhalten. Ich habe jetzt gestern gelesen, es gibt ein Strategiepapier aus dem Innenministerium, das heißt gemeinsam für Demokratie und gegen Extremismus, in dem das Ziel ausgegeben wird, Radikalisierungstendenzen frühzeitig erkennen und vorbeugen, Prävention ausbauen und Verschwörungserzählungen, Desinformation und Hass im Netz besser erkennen und konsequent begegnen. Da dachte ich, naja, als Verschwörungserzählung zählt wahrscheinlich auch sicher der Marxismus. Und ich finde abschließend nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass natürlich Appelle an den bürgerlichen Staat, irgendwie Extremismus zu bekämpfen, ja, letztendlich immer gegen uns gerichtet werden werden. Das war jetzt nicht das Hauptthema, aber das ist auch ein Aspekt dabei, wenn man mit Liberalen zu tun hat. Sibit, Luca, ich danke euch herzlich für das Gespräch und ja, vielleicht sehen wir uns nochmal wieder. Würde mich freuen. Danke. Danke euch. Ciao. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.